ich weiß mehr, wer dahinter steckt. Wie auch immer, ich bin dahergelaufen und es war niemand zu sehen und auf einmal wurde ich von hinten einfach nur geschubst und ich habe niemanden, ich habe den Schubs natürlich, ja, und war schon am Fliegen, ja, und ich hab so nur so einen kleinen, dünnen, ganz kleinen Rucks, Schlafsack um meine Schulter hängen gehabt, sonst wäre ich tot gewesen. Ich bin während dem Flug, habe ich mich es war lange, 15 Meter sind lange, ja, und also kann es lange sein. Und ich habe mich echt gedreht und bin praktisch mit dem Rücken, also mit dem Arsch praktisch und den Händen nach hinten, so bin ich praktisch unten angekommen und mit dem Kopf praktisch durch Zufall auf den Schlafsack, den ich umhängen hatte. Sonst wäre ich aber hops gewesen. Dann habe ich da unten gelegen, na gut, der Rücken war kaputt, die Hände waren durch. Und dann habe ich in der Walachei bestimmt eine Stunde um Hilfe geschrien, auf Englisch, auf Spanisch und auf Deutsch, ja. Und bis dann irgendwelche zwei Mädchen mich gefunden haben. Und dann wurde ich mit Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen hineingekommen. Die Feuerwehr hat mich dann rausgeholt da unten, weil es da auf eine Treppe runterging, ja. Das war Beton, da war noch kein Aufzug drin, das war im Bau befindlich, das ganze Spielchen. Und die haben mich dann hochgeholt und die Polizei, da war eine Frau, die wollte unbedingt mit mir, die haben das nicht zugelassen, weil ich da natürlich, die haben gesagt, später, Krankenhaus, ja. Und normalerweise wird man auch direkt operiert bei sowas, ja. Ich musste eine Woche warten, es wurden eben Sachen aus der Schweiz angefordert, was das Metall betrifft angeblich. Ich sage, man hat mir was anderes in meinen Rücken, aber das kann ich noch nicht beweisen. Ich sage, ich habe einen Chip drin, aber es gibt Gründe, warum ich das sage, nicht weil ich paranoid bin, sondern es gibt wirklich Gründe dafür. Trotzdem, ich musste eine Woche lang auf die Operation warten, für meinen Rücken und für meine Hände. Es haben zwei verschiedene Teams gemacht, der eine Arzt ist nicht vor dem Krankenhaus, der mein Rücken und mein Rücken wurde korrekt gemacht. Ja, egal, ob da jetzt ein Chip drin ist, das wurde sauber und gut gemacht. Meine Hände hat ein anderes Ärzte-Team gemacht, vor der Narkose. Die haben geklatscht ohne Hände. Ja, haben mich dann narkotisiert und haben meine Hände wirklich falsch zusammengebaut. Und das kann man beweisen, meine Röntgenaufnahmen sind wirklich im Internet, kann man sich runterladen und jeder Chirurg wird sagen, was da mit den Händen gemacht worden ist, ist Absicht oder die waren total besoffen. Aber selbst als Besoffener geht das nicht. Also das war Absicht, pure Absicht. Das Problem ist, was bei mir damals, ich habe in Koblenz gewohnt, nach meinem Kinderheim. Und in Koblenz habe ich am längsten gewohnt. Und die ganze Stadt Koblenz ist infiltriert da drin. Die hat mir das also mehr oder minder angetan, vorausgesagt. Die haben mir damals vor 20 Jahren, über 20 Jahren vorausgesagt, was heute passiert. Von klein auf Kinderheim. Und da hat man sie misshandelt? Ich habe eine Kinderheimkarriere, die kein anderer wirklich. Ich kenne niemanden auf der ganzen Deutschland, auf jeden Fall nicht, der so eine Karriere hat. Ich habe also massenhaft Kinderheime hinter mir. Die haben mich bis nach Italien auf dem Schiff, damit ich nicht mehr abhauen kann und so Geschichten. Ich wurde nicht jetzt missbraucht, aber andere Kinder wurden missbraucht, denen habe ich geholfen. Ich war dann unlieb und wurde als schwer erziehbar in das nächste Heim. Auf gut Deutsch schwer fickbar. Ja, die haben mich einfach weitergegeben und haben immer mehr Experimente auch gemacht. Also die haben wirklich Experimente gemacht. Ja, was waren das denn? Psychischer halt. Und ich wurde dann begutachtet, mal mit 15. Ich habe keine schädlichen Neigungen und so weiter. Danach wurde ich auf richterliche Anordnung nach Bremen in Elnerhof, der wurde später verboten, in ein geschlossenes Erziehungsheim getan. Das Schlimmste, was es in Deutschland, glaube ich, jemals fast gab. Ja. Da waren also keine Erzieherinnen, aber nur Catcher und Boxer, die wurden umgeschult. Ja. Und am Anfang ist man im geschlossenen Gebäude, ist die Tür zu und dann muss man sich eben rauskämpfen, wie auch immer, ja, und wirklich Prügeleien mit Erziehern und der ganze Heim gegeneinander, das ist war der helle Wahnsinn. Ich hatte vorher begutachtet bekommen, keine schädliche Neigung und sie haben mich auf richterliche Anordnung dann in das Kinderheim getan, wo praktisch nur schädliche Neigungen sind, um mich halt zu kriminalisieren, im kleinen Alter halt schon, ja, und das hat nicht funktioniert bis heute nicht. Ja, wie war das denn, wie war das denn auf diesem Schloss, sie kamen da rein und dann, wann gab's Prügel mit diesen Catchern oder Ringern oder Prügelern? Also in Bremen, das war so, ich habe schon am ersten oder am zweiten Tag, ich glaube, es kam jetzt wirklich ein bisschen her, ich glaube am ersten Tag war es schon, ich kam da rein, das Jugendamt hat mich dort hingebracht, hat mir nicht gesagt, dass das geschlossen ist. Ich habe nur mehrere Gebäude dort gesehen, ja, und die haben mir meine Klamotten mit reingebracht, im Auto ganz normal, als ob ich einfach in ein anderes Kinderheim komme, und dann war die Tür zu. Das Jugendamt war auf einmal weg und ich war drin. So, und dann ging das aber auch schon los mit den Jugendlichen, weil die ja auch, ich war ziemlich jung noch da und da waren dann ziemlich viele alles Knast rein, Knast raus. Und dann ging es halt direkt die Prügelei schon mit den Jugendlichen los. Ja, da muss man sich halt durch, das kann ich auch. Und dann gab es Mittagessen. Ich glaube, das war der erste oder es war der zweite Tag. Und das war ein Catcher. Der gab es zwei Tische und an meinem Tisch gab es Pudding, wie auch immer. Auf dem Pudding war so ein Sahnehäubchen. Und ich mochte den Pudding nicht, weil da so eine Haut drauf ist, wie auch immer. Hab das Sahnehäubchen runtergegessen und ein Junge an meinem Tisch mochte den Pudding auch nicht. Und hat gesagt, willst du den haben? Hab ich gesagt, ich esse nur das Sahnehäubchen. Hab ich das Sahnehäubchen gegessen und dann ist dieser Ketscher aufgestanden und hat gemeint, hier bei uns wird alles gegessen und drückt mir in meine Schulter so mit dem Finger richtig böse rein. Ja, und dann habe ich ihm, von der Seite aus, also die wirklich auf das Auge gehauen, ja, und dann haben sie mich zerschlagen, also richtig zusammengeschlagen, und dann gab es halt Zellen von nicht mal 4 Quadratmetern mit Backsteinfenstern, so, ja, mit Stahltüren, und da war ich dann, bin ich erstmal auf die Zelle gesperrt worden. Auf der Zelle war ich dann jedes Wochenende eigentlich, damit ich nicht weg kann und so weiter, also heftig. Auch wo ich dann nicht mehr im Geschlossenen war, wo ich wochenends dann in die Zelle, nachher nicht mehr. Nachher habe ich mich dann mit den Erziehern auch richtig geprügelt und dann hatten sie keine Lust mehr auf mich. Und dann bin ich halt auch frühzeitig aus dem Kinderheim, praktisch mit 17 schon, meine eigene Wohnung bekommen. Was war denn in einem anderen Kinderheim, wo andere Kinder am Anfang missbraucht wurden? Was war denen passiert? In Koblenz zum Beispiel, da war ich 13 oder 12, 13, da bin ich in eine katholische Ding gekommen, wo ich später halt eben auch Sachen herausgefunden habe. Aber da war ich ja eben noch jung, da bin ich dort hingekommen und da ist mir schon aufgefallen, das waren Nonnen und sowas. Und in unserer Abteilung gab es aber diese katholischen Sachen nicht, da waren normale Erzieher und so. Und das andere waren Mädchenabteilungen und so weiter, alles mit Nonnen. Und bei uns, die Erzieher, habe ich auch gemerkt, dass der eine, der wurde auch verurteilt später, ja, Jahre später, also jetzt vor ein paar Jahren, der hat immer die ganzen Kinder immer so auf seinem Schoß und hat die immer gestreichelt, was auch immer. Mir ist das halt so aufgefallen. Naja, und ich habe mich auf sowas gar nicht eingelassen, ja, weil mir konnten sie das gar nicht machen. Und ich habe halt eben auch schon Leute dort weggeholt, habe gesagt, komm mit mir hier hoch, die spinnen doch und lass dich nicht da antatschen von denen. Naja, und ich bin aber direkt, ich war kam ein paar Wochen da, da haben sie mich schon wieder da weggeholt. Später, jetzt vor ein paar Jahren, wurde in Koblenz, Ahrenberg war das Kinderheim, ja, Serabisches Liebeswerk heißt das, harter Name, katholisches Ding, da haben sie den Erzieher, ich glaube, wie viele Jahre, ich weiß nicht, ob er 6, 7, 8 Jahre bekommen hat, keine Ahnung. Und die anderen Leute bekommen alle Entschädigung, ja, dafür, dass sie da eben missbraucht worden sind. Und naja, später, als ich eben von Bremen, wo ich außerhalb des Kinderheims war, schon eben keine eigene Wohnung hatte, hat mich das Jugendamt nach Koblenz gelotst. Also die haben gesagt, Bremen, ich war am Gymnasium und ich habe aber das Gymnasium abgebrochen. Und da haben sie gesagt, bezahlt keiner mehr für mich in Bremen, ich müsste halt eben nach Koblenz, wie auch immer. Und da bin ich hin und ich durfte in diesem, die hatten so ein Lehrlingsheim auch gehabt, dieses sehr gleiche Ding. Und da durfte ich dann, wohnen, ohne Heim, also nicht als Heimkind, sondern einfach nur, um eine Wohnung zu suchen. Habe einen Schlüssel bekommen für mein Zimmer und so weiter. Und ich war gerade da, da wurde auf einmal das ganze Management getauscht. Und sie wollten mir den Schlüssel und alles abnehmen und mich wieder wie ein Kinderheimkind behandeln. Ja, und dann bin ich ins Büro bei denen eingebrochen und hab die, also eingebrochen ohne Türen, ja, also nicht, dass ich da irgendwas kaputt gemacht habe, und hab den Schreibtisch aufgeschraubt und hab die Papiere rausgeholt und hab halt eben beweisen können, dass die eben die ganze Kinderarbeit von Tischen und so weiter, haben sie sich vom Jugendamt das ganze Geld bezahlen lassen als neue Möbelstücke, ja, die sie angeblich gekauft haben. Aber die Kinder und Jugendlichen haben die Möbelstücke praktisch gemacht. Mhm. Naja, und dann hatte ich da, habe ich diese Papiere gehabt und dann haben sie mir gedroht, mich in den Knast zu bringen zu lassen. Ich hätte sie angegriffen, haben sie an den Hals getan, ich hätte sie geschlagen, was dann auch alles. Und dann bin ich dann aus dem Heim abgeräumt mit den Papieren, und dann wurde ich echt von Polizei, eben in Ehrenbreitstein war das, wurde ich halt ganze riesen Polizeieinsatz, an jeder Ecke haben die Polizeiautos und irgendwann habe ich von einem Café aus im Heim angerufen und habe halt, denen halt auch gedroht, habe halt gesagt, wenn die Polizei nicht zurückkommt und ich werde eingesperrt, dann komme ich raus und dann hole ich mir euch, habe ich gesagt, ja, irgendwas muss man ja sagen. Ja, dann haben sie mir einen Deal halt angeboten, dass ich zurückkomme, die Polizei abbestellen und ich die Papiere abgebe und dann meine Ruhe habe, so ungefähr. Ja, das habe ich dann auch gemacht, aber letztendlich... Naja, dann war ich aus dem Kinderheim draußen und dann ging halt wirklich die ganze Justizsache los. Dann wurde ich für Schwimmen gehen im Schwimmbad, habe ich Knast, also Bewährungsstrafen bekommen, wo kein anderer was bekommen hat. Für wirklich Sachen, die entweder gar nicht oder Lächerlichkeiten, wurden mir richtige Haftstrafen aufgedingst und ich war am Heulen am Gericht. Ich habe das alles nicht mehr verstanden. Andere Leute, die dabei waren, haben nichts bekommen oder wurden gar nicht vorgeladen und ich war da, ach, der Herr Wimmersberger schon wieder und wieder 3 Monate drauf. Für im Freibad durch den Rhein schwimmen gehen nachts, was jeder dort macht und noch nie einer für verurteilt wurde. Da kriegt man Hausverboten, das war's. Na, ich wurde da richtig vor Gericht gezerrt und halt verurteilt. Naja, und dann kamen Drogen halt bei mir. Dann wurde es immer schlimmer, weil ich das Leben nicht mehr gepeilt habe. Und dann habe ich eben ziemlich viel Drogen aufgenommen, die ich eben auch von Spitzeln der Polizei bekommen habe. Und der Punkt ist, bei meinen 19 Monaten Untersuchungshaft, die dann irgendwann kamen, da wurde wurde mir ja auch angeboten, ich wäre ja rausgekommen, mir wurde angeboten, eben für den Staat spitzeln zu gehen, ja, im Drogenmilieu. Und das habe ich zugesagt, bin auf der, in der U-Haft, ja, bin dann auf die Gerichtsverhandlung gekommen. Die Gerichtsverhandlung wurde normal, es war klar, keine Vergewaltigung. Und dann wollten sie eben Namen von mir haben, von irgendwelchen Leuten, die mit mir in Holland waren. Und dann habe ich sie ausgelacht und habe gesagt, von mir gibt's gar nichts. Und haben sie, weil ich die Verhandlung einfach nur korrekt haben wollte. Dann haben sie mich in den Keller gebracht. Dann habe ich keinen Anwalt mehr bekommen. Ich habe 44 Schmur oder sonst irgendwas bekommen, ich weiß es nicht mehr. Und dann war ich in Untersuchungshaft halt. Und dann habe ich nur noch geschrieben an Amnesty, an Strafdruck und so weiter. Und letztendlich wollten sie mich dann nach 17 Monaten rauslassen und wirklich erpressen halt, dass ich eben die Vergewaltigung annehmen muss, das Strafmaß begrenze und dann käme ich sofort raus und so weiter. Das wollte ich dann nicht. Und habe dem Anwalt gesagt, er soll zum Beispiel für mich am Arsch lecken. Habe weitergeschrieben und irgendwann habe ich einen Anwalt aus Bonn bekommen, der wollte mir dann helfen, der war auch ganz neu und hat auch so ein bisschen für Furore gesorgt, weil er eben Leuten geholfen hat. Krechel Engels Ohm war das in Bonn. Naja, und der hat dann gesagt, ja, kann, ich hole dich raus, gar kein Problem und so. Und dann auf einmal kamen dann doch irgendwelche Dinger und hat er gemeint, ja, wenn ich jetzt, wenn wir das machen, so wie ich das will, dann würde ich wegen Drogen verurteilt und würde gar nicht rauskommen. Aber die Drogengeschichte ist halt eben auch nicht so. Sondern da waren nämlich Leute, das ist viel schwieriger zu erklären, da waren Leute vom Stadtrat dabei, Söhne. Ja, die waren mit mir in Holland, da war ich, naja, 19, 20. Die waren mit mir in Holland und wir haben wirklich Drogen gekauft, ja. Und die waren, wir waren zu viert. Und alle, also zwei von denen waren, wie gesagt, der eine war der Sohn vom Jugendamtschef Pop in Koblenz, ja. Die sitzen im Stadtrat drin. Zum Weiterverkauf? Ja, ich habe gar nicht, kann niemals handeln mit Drogen oder so, weil ich nehme auch nichts, heute rauche ich Joints oder sowas, das war's. Aber früher, ich habe da Party mitgemacht, ich wollte eigentlich abhauen und ich bin auch wieder zurück nach Deutschland und habe halt einfach nur verschenkt und Party und so und das war Amphetamine halt, ja. Aber die Amphetamine gehörten eben auch diesem Sohn vom Jugendamtschef Pop und wir wurden auch in Holland an der Grenze verhaftet und die hatten auch Haschisch dabei, ich hatte mit dem allen eigentlich nichts zu tun, ja, außer eben mit den Amphetaminen. Und wir waren eine Nacht in der Zelle und der eine mit dem Haschisch, der wurde nicht freigelassen. Und die anderen, also wir drei andere, kamen am nächsten Tag raus. Und dieser Typ vom Jugendamt, der wollte halt eben seine, der hat nichts bei sich gehabt, aber der hat bezahlt halt eben für diese Amphetamine. Ja, und der wollte halt alles haben. Und als ich damals, das ist sehr, sehr kompliziert, als ich damals verhaftet wurde wegen dieser angeblichen Vergewaltigung, hätte ich am nächsten Tag als Zeuge aussagen müssen für diese Leute, die aber alles auf mich abgewälzt haben. Und ich wurde nie vorgeladen, denn ich war im Gefängnis. Und die Leute kamen, niemand von denen hat was bekommen. Und bei mir haben sie diese angebliche Vergewaltigung, die nie war, haben sie dann hintenrum nach 154a diese Drogengeschichte eingestellt. Aber nur, damit ich da nie was aussage zu. Denn da waren eben der Stadtrat, bzw. die Söhnchen waren daran beteiligt. Was für Söhne genau? Stadtrat und Jugendamt und was noch? Naja, ich habe in meinem, das ist noch viel, viel heftiger, also als ich die 19 Monate in U-Haft war, habe ich die KEWAG. Die KEWAG ist der Stromdiktator, sage ich mal, von dieser Gegend. Also man hat nur von der KEWAG eben Strom bezogen. Und die KEWAG hat mich damals als versucht zu betrügen mit 2000 irgendwas an D-Mark. In der Wohnung, wo ich nicht war, die habe ich dann nachher angezeigt wegen Betrug und so weiter. Da habe ich Telefonate in den Knast reinbekommen. Wie auch immer, die sitzen auch im Stadtrat. Der Bürgermeister, heutige Bürgermeister, Dr. Schulte Wissermann, war damals mein Anwalt in der gleichen Sache, da, weil wir in Holland waren, und wir waren ja die Nacht über, es hat niemand was gewusst von den Amphetaminen, ja. Es wurde nur Haschisch festgestellt und ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe nur gesagt, ich habe in Holland einen Joint geraucht, im Easy Going, im Coffeeshop. Dafür habe ich dann 4 Wochen in Jugendarrest in Worms gesessen, durch den Dr. Schulte Wissermann, der eben Bürgermeister jetzt ist. Und dieser Dr. Schulte Wissermann, dem seine Frau, ist die Lehrerin von dieser meiner damaligen Freundin, die ich angeblich vergewaltigt haben soll. Und auch diese Vergewaltigung, die nie war, ja, habe ich Zeugen, und zwar Nachbarn, die die Aussagen gemacht haben, doch auf dem Gericht wurden die Aussagen nicht mehr vorgelegt. Die gab es alle nicht mehr, ja. Es ist alles ziemlich kompliziert. Und diese ganze Stadt Koblenz hat mir, ich habe mit der Polizei wirklich Prügeleien gehabt. Es ist alles sehr, sehr schwer zu glauben, was da in der Stadt 10 Jahre passiert ist. Und haben sie in Koblenz eben Mafia, sie haben mir den Schädel eingeschlagen, also wirklich gebrochen. Ich war in Koma 3 Tage vor über 100 Leuten Zeugen. Was passierte denn da genau? Was passierte genau? Und da, da war ich, muss mal überlegen, war ich 20, 21, als mir der Schädel eingeschlagen wurde, mit Baseballschlägen und Billardstöcken, vor wirklich so vielen Leuten. Ich wurde dann, wie gesagt, war im Koma, Krankenhaus, 3 Tage später. Ja, schildern Sie mal die Situation, wie das kam mit den Schlägern. Okay, diese Geschichte kann ich echt Verstehen, das ist aber wirklich Mafia und hat natürlich der Ansatz, warum das heute mit mir passiert, hat damit was zu tun. Letztendlich aber nicht mehr. Und zwar, es war, ich sage das jetzt mal, Attila. Ja? Attila ist also der bekannteste in Koblenz. Ja? Dem passiert ja heute eh nichts mehr, ist er verjährt, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der hat eben Diskotheken, Kneipen, Autoschieberei und so weiter. Die ganzen Richter und so weiter, die hängen ja alle damit drin. Ja? Die haben ja ihre Autos, ihre Nutten und so weiter. Dieser ist der Chef, sage ich mal, in Koblenz. Zusammenhängt mit Frankfurtern und so weiter. Ja, aber das sieht man in Koblenz. Koblenz ist so eine feine Stadt, ja. So, aber jeder weiß das. Und der hat praktisch erstmal von einem Freund von mir, hat er mit einem 15-jähriges Mädchen was in Trink getan, mitgenommen, die wollten die prostituieren, wie auch immer. Dieser Freund, der war damals, der war damals 17, kam zu mir und hat gemeint, der hatte ihr sein Mädchen mitgenommen und hat ihr Zeug ins Bringen getan und so weiter. Der wollte, dass ich ihm helfe. Ich war halt auch ein bisschen jung und Party. Ich habe da erstmal gar nichts gemacht, aber auch nicht geholfen. Ich war irgendwie selber in der Diskothek und egal. Naja, dann kam er dann aber wieder, hat gemeint, die Freundin, wir hätten sie irgendwie zurückgeholt. Jetzt hätte er Angst, dass der dem was tut, ja. Weil der ist halt bekannt, ja. Und er hat schon einige Leute hat mehrere Totschläge gehabt oder mindestens einen, wo er auf Gericht auch war. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihm mitgegangen, weil er mit ihm sprechen wollte, nur um schon aufzupassen, in seine andere Kneipe. Ja? Der Dreams ist seine Diskothek und er hat Florenzmarkt, das ist eine andere Kneipe, die auch ihm damals gehörte, ja? Oder gerade gekauft hat. Da bin ich dann reingegangen und dieser Attila konnte mich nie leiden, ja, nie, weil wegen Mädchengeschichten, wie auch immer, er konnte mir einfach nicht leiden, weil ich bei mir immer ziemlich viele Mädchen standen und er halt eben, er war Zuhälter, ja, ganz andere Geschichte. Und ich bin bei dem in die Kneipe rein. Die Bedienung kannte ich, habe umsonst dort getrunken und er hat mich nie angeguckt, ist mit meinem Freund rausgegangen und haben sich unterhalten. Ich bin alle paar Minuten rausgegangen, habe mir das angeschaut und es ist nichts passiert. Ich bin wieder rein, habe mit der Bedienung da, mit den Mädels getrunken. So, er kam wieder rein und wir sind weg. Das war's. Das war donnerstags. Am nächsten Tag war Freitag, ich war in der Diskothek drin und hab Billard gespielt, er als Besitzer und damals waren da Rausschmeißer und so weiter. Die kamen hinter einen Billardtisch und wir waren viele Leute, wir hatten gute Laune und dann kam er zu mir und hat gemeint, du raus hier. Und da hat er gesagt, du mich am Arsch lecken, ja, also ich war halt auch frech, ja. Du mich am Arsch lecken, hab einfach weitergespielt, war mir egal. So, dann kam von hinten, da gibt's da Zeugen, von hinten habe ich erstmal einen Stuhl direkt über den Kopf gezogen bekommen. Während ich gespielt habe, dann bin ich runter, erstmal auf dem Boden, bin aufgestanden, der hat sofort, also Karate, wir sind in den Billardstock kurz gemacht und mir direkt auf den Kopf gezielt. Ich habe mit der linken Hand abgewehrt, meine linke Hand war direkt gebrochen und dann ging das nur noch auf den Kopf. Andere Leute wollten mir helfen, dann kamen die Freunde von ihm mit Baseballschlägern. Einen haben sie auf dem Billardtisch direkt, platt gemacht, wie auch immer, nicht tot, aber eben kaputt geschlagen. Billardtisch war auch kaputt und bei mir hat man immer drauf, ich bin immer wieder aufgestanden und bis ich halt wirklich alles voller Blut und ich mich nicht mehr bewegen konnte. Krankenwagen und die Ärzte haben halt gesagt, 5 Minuten später, ich hätte nicht überlebt, ja, und im Krankenhaus direkt, OP und was auch immer. Hatten die auch Baseballschläger? Bitte? Hatten die auch Baseballschläger? Schläger und Billardstöcke, also er hat erst mit dem Billardstock und die anderen kamen dann mit Baseballschlägern. Der Punkt ist der, was wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist für die ganze Geschichte heute auch. Nach diesen 3 Tagen bin ich aufgewacht im Krankenhaus. Im Krankenhaus, die Ärzte waren super, die haben mein Leben gerettet, ja, was ich von anderen Ärzten jetzt mal nicht sagen kann, aber das war sehr gut und sehr nett. Ich bin dann raus, auf eigene Verantwortung, ich war halt jung, ja, ich hätte eigentlich da bleiben müssen, Rehabilitation und so weiter. Ich bin einfach raus, mit dem Turban um den Kopf, blaues Auge, Gipsarm, ich sah aus wie der Hammer, ja. Bin raus. So, und jetzt ist eben kompliziert. Eine Frau Brigitte Dinkel, also Psychologin im Internet, aber angeblich Diplompsychologin, wie auch immer. Ich weiß, dass sie Agentin ist, also Stasi, ich sage mal Stasi, weil für mich ist der Oberbegriff einfach Stasi, die ganzen Geheimdienste, Stasi, Ober-SS, ist scheißegal, links oder rechts. Auf jeden Fall, diese Frau ist gefährlich, das wusste ich aber damals nicht. Sie ist als verdeckte Ermittlerin auf diesem Zentralplatz, da wo die ganzen Leute sich treffen und saufen und ruhen in Koblenz, ja, da war sie dann und hat den ganzen Leuten als Psychologin geholfen. So hat sie sich als Streetworkerin, ja, ist aber eine verdeckte Ermittlerin natürlich gewesen. Was ich auch wusste damals. Und die wollte mir helfen, weil ich eben eine Verhandlung hatte wegen einer Körperverletzung an meiner damaligen Freundin, mit der ich nicht mehr zusammen war. Diese Körperverletzung war auch anders, ja. Sie hat mir an den Haar gezogen und dann kam meine Körperverletzung, was auch korrekt ist, ja, will ich gar nichts gegen sagen. Aber dann waren aber auch Zeugen, die Nachbarn und so weiter dabei. Mehr ist da auch nicht passiert. So, und diese Verhandlung war offen. Ich hatte aber schon Bewährung und den ganzen Kram und ich habe das ganze Gericht nicht mehr hingekriegt. Und diese Frau hat dann gemeint, ich helfe dir. Ja, du musst mit mir so eine Art Therapie machen, dann kann ich auch im Gericht sagen, dass du auf einem guten Weg bist und so weiter. Und dann kriegst du wieder Bewährung oder das wird eingestellt und gut. Und meine richtige Bewährungshelferin, die auch auf meiner Internetseite ist als Dankeschön, heißt Annette Krings. Die Annette Krings war meine Bewährungshelferin, die hat mich gewarnt, als ich mit der auf einmal Kontakt hatte und hat sie mir gesagt, die Frau ist gefährlich. Danach habe ich diese Annette Krings niemals, meine eigentliche Bewährungshelferin, niemals mehr wiedergesehen. Ich wurde ein halbes Jahr später verhaftet. Dieses halbe Jahr habe ich dann mit diese Frau Brigitte Dinkel, hat mich dann immer in Kneipen eingeladen, hat mir ein Bier ausgegeben, hat mich versucht, wirklich anzubaggern, sexuell mich anzubaggern. Ja, das kann ich natürlich sagen, war psychologisch gemeint, aber glaube ich nicht. Ist auch egal. Sie hat dann Persönlichkeitsprofile gemacht. Das habe ich später in Büchern von Bossi gelesen, wo halt eben, ja, Leute fertig gemacht werden. Sie hat mich zum Beispiel gefragt, bevor ich war, was denn das Schlimmste wäre an Straftat, was ich mir so vorstelle. Ich habe gesagt, Vergewaltigung. Hätte ich gesagt, Kinderficker, wäre ich später ein Kinderficker gewesen. Wissen Sie, was ich meine? Das hat sie alles erfragt. Sie hat alles Mögliche erfragt und hat sich da Diagramme gemacht, was ich später auch, wurde alles gegen mich verwendet. Weil das ist ja alles sehr heftig. Wie auch immer. Als ich dann, diese Frau hat dann, als ich aus dem Krankenhaus raus bin, zu mir gesagt, dieser Attila ist gefährlich und der hat ein 15-jährigen Mädchen den Baseballschläger vom Kopf geschlagen, die ist noch im Krankenhaus, den musst du anzeigen. Da hab ich gesagt, ja, mir scheißegal, ich hab da nicht mit anzeigen, ja, das ist nicht mein Ding. So, die hat mich wirklich überredet bis zum Anschlag und ist sie persönlich, ist mit mir zur Polizei in Koblenz gegangen und wollte den anzeigen. Die Polizei, das ist natürlich Mafia, die Polizei hat gesagt, den kennen wir nicht, die gibt's hier nicht, ja. Und die ist mit mir in jedes Büro, bis irgendeiner diese Anzeige aufgenommen hat. So, und das war der Plan eigentlich von ihr und von dem Gericht, nur ich habe das nicht geschnallt. Letztendlich ist ja logisch, das Gericht will was von mir gegen mich und sie mag mich überhaupt nicht, die hat mich gehasst, wirklich. Und das weiß ich heute, weil später noch einiges passiert ist. Und die hat jetzt praktisch die Mafia gegen mich, indem ich die angezeigt habe. Und ich wurde dann gedroht, mir wurden Leute von dieser Diskothek kamen zu mir, ich soll die Anzeige zurücknehmen, ich werde nie wieder leben können, wenn ich die Anzeige nicht zurücknehme und so weiter. Der wäre natürlich wegen versuchten Totschlags, weil das sind so viele Sachen, der wäre weg gewesen vom Fenster, ja, rein rechtlich. Und, na, ich habe gesagt, ich nehme die Anzeige nicht zurück, ihr könnt mich mal so in dem Dreh, ja, jung und bisschen naiv halt. Sie hatten also diese Anzeige dann doch aufgegeben, die Sie gar nicht aufgeben wollten? Oh. Gegen diese Mafia, ja, gegen diesen Attila. So, und dann ist genau das, was dieser Plan, dieser Brigitte Dinkelsch, ja, dieser verdeckten Ermittlerin, ist bis heute auch voll aus. Die hat dann angefangen, zu sagen, Paranoia, das machen die sich jetzt, Paranoia, ich würde spinnen. Als ich auf die Gerichtsverhandlung sage, ich komme hier nie wieder raus, überall Polizei, du hast Paranoia und da. Bei dieser Gerichtsverhandlung, wegen, wie gesagt, Körperverletzung, es ist schwierig, weil ich muss jetzt irgendwie die Reihenfolge sehr rein. Also, diese Anzeige lief. Ich hatte die Verhandlung, diese Brigitte Dinke, die wurde mir immer suspekter. Ich habe mir dann einen Anwalt geholt, der ist auch auf meiner anderen Webseite drauf, auch als Dankeschön, der sitzt heute im Rollstuhl. Der hat nämlich auf dieser Verhandlung einen Herzinfarkt bekommen. Der heißt, also Moment mal, ich kann ihn auf die Webseite gerade sagen. Das ist meine alte Webseite, das ist nämlich nicht trust.getweb4all, sondern justice.getweb4all. Und, Moment mal, Dieser Rechtsanwalt wurde mir empfohlen von einem Mädchen, die auch sehr in Ordnung ist. Und der Rechtsanwalt war wohl auch wirklich sehr gut. Und als ich bei dem Rechtsanwalt das erste Mal war, war der ein bisschen heftig zu mir. Von wegen, ich hatte so Ringe, ich soll mal die Schlägerringe ausziehen und so. Das war der erste Kontakt mit dem Rechtsanwalt. Danach wurde er immer freundlicher und er hat gemerkt, dass ich gar nicht so ein Arsch bin, wie er das dachte, ja. Dann war auf einmal der Kontakt zwischen dieser Brigitte Dinkel und diesem Rechtsanwalt, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Die hat auf einmal gesagt, ach, ich habe mit deinem Rechtsanwalt gesprochen und so weiter. Und wir haben diese Körperverletzungen, die da stattgefunden haben mit meiner Freundin, da habe ich dann dieser Brigitte Dinkel und dem Anwalt natürlich auch erzählt, dass das ja alles so nicht war. Und wir haben ja sogar, wir waren ja mehrere Tage noch zusammen, bevor die Mutter die weggeholt hat von mir. Und dass wir ja noch miteinander geschlafen haben, das habe ich gesagt. So, und dann hat die Brigitte Dinkel gesagt, das muss ich auf dem Gericht sagen, ja, damit es klar ist, dass es eben so nicht gewesen ist, ja. Und der Anwalt hat dann auch gesagt, ich müsste das sagen. Naja, und ich war auf der Gerichtsverhandlung dann, und es war alles abgesprochen, das wusste ich natürlich nicht. Ich war auf der Gerichtsverhandlung, die war öffentlich, da war dann danach nie wieder, da war eine ganze Schulklasse dabei. Die Gerichtsverhandlung ging keine Viertelstunde. In der Gerichtsverhandlung wurde mir die Körperverletzung, bla bla bla, war ja nichts mit Vergewaltigung, Körperverletzung. Und dann wurde diese Zeugin reingerufen, also Sandra Strohmann, das war die ich angeblich meine Ex-Freundin, wurde reingerufen. Und währenddessen, also es war eine Viertelstunde, fragt mich der Richter, Wenzel heißt der Richter übrigens, der ist sehr bekannt, hat der Richter mich gefragt, ob ich diese Anzeige, was ja gar nichts mit der Sache zu tun hat, ob ich die Anzeige gegen diesen Attila noch am Laufen hätte. Und da habe ich gesagt, ja, und die bleibt auch. So habe ich das am Gericht gesagt. Und 5 Minuten später wurde ich verhaftet wegen Vergewaltigung, das wollte ich nur sagen. Dann wurde das Mädchen gefragt, ja, so, und habe ich dann irgendwann reingerufen, habe gesagt, so schlimm war das ja gar nicht, die hat ja sogar abends noch mit mir geschlafen und das ging von ihr aus. Und dann sagt der Richter, ja, Fräulein Strohmann, stimmt das denn? Wollten Sie das denn? Und sie hat keine Antwort gegeben. Dann sagt der Richter nochmal, wollten Sie das denn? Das wollten Sie doch sicher nicht. Und da guckst du und sagst, nee, zack, sofort verhaftet, Verhandlung nicht mehr öffentlich, U-Haft rein. Ich habe einen Schock gehabt, ich war 3 Monate lang unter Schock, ich habe 3 Monate lang im Knast nur geheult. Die Leute, ich habe so in Hall gehört, im Hall sprechen, dass sie sagen, der Junge packt das nicht und so weiter. Naja, ich habe 3 Monate, hat sich meine Einstellung ein bisschen geändert, dann habe ich umgedreht, wie auch immer. Auf jeden Fall wurde ich dann geschubst, wurde wirklich auf das Übelste in den Knast verfrachtet und einfach wirklich, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, wie das alles abgelaufen ist. Und habe 3 Monate lang, naja, nur im Hall, im Schockzustand, ja, das alles miterlebt und habe alles, was ich im Knast versucht habe, wurde mir abgelehnt. Ich habe kein Kuli bekommen und nichts. Dann wurden mir Leute auf die Zelle, ich habe Tag und Nacht wirklich geheult, so viel geheult, ich kann heute gar nicht mehr heulen, ja, weil das alles irgendwie so viel. Dann wurden mir Leute, die haben mir dann Bücher gegeben, und zwar ein Buch zum Beispiel. Ich glaube, dass dieses Buch, da stand Koblenz drin. Ich glaube, die haben die Wörter verändert. Das war ein Buch über jemanden, der eben spitzeln sollte, das nicht gemacht hat, aus Frankreich abgehauen ist und dann umgebracht wurde von Koblenz. Und diese Stadt hieß Koblenz. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass sie das in dem Buch einfach dieses Wort geändert haben von der Stadt. Ich habe keine Ahnung. Dieses Buch wurde mir gegeben. Und was ich dann, ich war ja, wie gesagt, 19,5 Monate, das ist ja nicht irgendwas im Knast. Und wie gesagt, nach 3-4 Monaten habe ich, nach 3 Monaten, habe ich die Anzeige gegen diesen Attila zurückgenommen, im Knast. So, und damit weil ich ja gemerkt habe, wir haben auch Leute gesagt, ein bisschen erfahrener Leute, haben gesagt, Junge, die machen dich fertig, du musst die Anzeige zurücknehmen. Die habe ich dann zurückgenommen und dann, Wunder, Wunder, Wunder, kam ein Rechtsanwalt an aus Koblenz, der ist tot, Leis, Rechtsanwalt Dr. Leis, steht im Internet drin. Der komischerweise die Kanzlei, diesen Attila vertritt, was ich heute weiß, und die Brigitte Dinkel, das sind alles Mandanten von dieser Kanzlei gewesen. Dieser Rechtsanwalt kam in den Knast und hat mir dieses Angebot gemacht. Er holt mich raus, das ist ja gar keine Frage, es war ja auch keine Frage, und die Körperverletzung, die ist damit abgesessen, ja, weil ich ja schon ein bisschen U-Haft hatte. Und hat gemeint, ob ich denn dann draußen eben auf dem Internet, ich habe das Wort Spitzel nicht in den Mund genommen, eben mit der verdeckten Ermittlerin da zusammen auf dem Zentralpatron, ja, Spitzel auf gut Deutsch, ja. Und ich habe gesagt, ja klar, machen wir die Verhandlung, ich komme raus und dann mache ich das für euch, ja. Also wirklich Staatsspitzel. Und ich bin da mal, ich habe das nur gemacht, damit ich eine Verhandlung bekomme. Ja, ich war da drin, ich wollte raus. So, und dann kam die Verhandlung und in der Verhandlung, wie gesagt, war gar kein Thema mehr. Und dann ging es halt über die Körperverletzung, die auch gelogen war, weil es war schon, also so wie sie es erzählt haben, war es nicht. Aber es war dann eben schon klar, dass ich eben rauskomme und Körperverletzung und tschüss, ja. Die Beweisaufnahme wurde geschlossen und dann hat mir der Richter Wenzel, der gleiche Richter, dann eben der Bekannteste, der hat dann eben gefragt, eben nach Namen. Und dann habe ich dann nicht gesagt und habe das Spiel eben nicht mitgespielt. Und dann bin ich eben, nein, dann ging der richtige Spaß erst richtig los. Und als ich 94 dann, nach 19 Monaten trotzdem aus dem Knast rausgekommen bin, musste das Haftstrafmaß eben auf die Strafmaßberufung begrenzen. Wurde praktisch mit 19 Monaten wegen Vergewaltigung verurteilt, die ich nie begangen habe, bin aber dann rausgekommen. Habe dann Abendschule, Realschule besucht, bin mit dem besten Zeugnis der Realschule, ich habe nur 1 auf dem Zeugnis gehabt, außer 2 Zweien, von der Schule runtergeflogen, mit dem besten Zeugnis von der ganzen Schule, uneinstimmig, die Lehrer haben sich bei mir entschuldigt und haben gemeint, das muss einstimmig sein, ich soll mich beschweren, mein Physiklehrer, meine Mathelehrerin und so weiter, die 3 Lehrer haben sich bei mir entschuldigt und haben gesagt, sie aber wollten nicht, dass ich von der Schule gehe, das darf gar nicht, weil die müssen das einstimmig beschließen. Ich bin von der Schule geflogen und dann ging der Spaß eben wieder los, dann ging die Terrorisiererei los, Drogenkram, Fahrkampf fing wieder an und ich glaube, da habe ich alles sehr gut hingekriegt. Und dann bin ich irgendwann nach Holland abgehauen. Naja, und dann 2001 war ich in Holland, da wollte Holland mir helfen, habe ich für Microsoft in einem Callcenter, wie auch immer, gearbeitet und war wirklich recht gut. Und dann wurde ich dort bearbeitet. Dann habe ich nur noch Polizeiakten auf den Tisch bekommen von meinem deutschen Trainer. Und ich bearbeiten musste, nur noch die Polizei hat bei mir angerufen, sie hat eine Software bestellt, Haftanstalten, wo ich gewesen bin und so weiter. Ja, und das habe ich alles, war, es ging mir halt einfach nur auf den Keks, aber ich habe das alles mitgespielt, das Spiel. Nur irgendwann hat es mir gereicht, weil das Telefon immer... Und da habe ich meiner Supervisorin gesagt, so, das war's, ich kündige hiermit, ich hau jetzt auf. Da hat sie gesagt, wir wissen, was die mit dir machen, wir versuchen das so weit wie möglich von dir fernzuhalten, bitte bleib. So, das war die Aussage. Das war 2001. Ich hab dann die Wohnung verloren. Ich wurde erpresst, mehrmals erpresst, mit Freundinnen, eine Freundin zu haben. Einmal, also das war eine deutsche Freundin, ja, Spitzel. Einmal eine Barbara Bittner, eine Offizierin, ich sag mal hässliche Frau. Ich hab nichts, ist mir egal, ob jemand hübsch oder hässlich ist, aber nur mal um diese Sache. Ja, eine Frau, die eigentlich nicht so gut jemanden abkriegt, die Offizierin. Die hat mich praktisch offiziell erpresst, ich musste mit ihr zusammen sein, wenn ich gegen den Knast, auch dafür war ich im Knast. Also sind ganz viele Sachen passiert, die ich so kurz gar nicht erzählen kann. Und Holland hat dann eben, ich bin 2000, meine Schwester hat mich zurückgelost nach Deutschland. 2001 war ich in Holland, genau 2000, auf 2001, ein Jahr circa. Dann bin ich zurück nach Deutschland zu meiner Schwester, die gesagt hat eben, sie wird mir helfen und wir machen das irgendwie und mir wird nichts passieren. Ich bin dann, wie gesagt, nach Deutschland und meine Schwester hat sich kaufen lassen. Das wusste ich erst später. Ich wurde dann eben verhaftet mit dem Wissen meiner Schwester und wurde dann gezwungen, im Knast mit meiner Schwester trotzdem Kontakt zu halten, obwohl ich die nie wieder hätte sehen wollen, weil ich sonst nicht frühzeitig rausgekommen wäre und so weiter und so fort. Das Spielchen geht also weiter, bis sie mir meine... Sind Sie im Internet bei Google? Ja. Geben Sie bitte mal Scheinverfahren Bad Schwalbach ein. Das Spielchen läuft seit über 8 Jahren. Es ist schon einmal verjährt, es ist jetzt schon fast das zweite Mal. Damit bin ich, da haben sie angefangen, meine Tiere umzubringen, ja. Also mir sind in Österreich jetzt auch meine Katzen umgebracht worden. Ich habe jetzt einen großen Hund, den wollen sie mir wegnehmen, weil ich keine Steuern bezahle. Also die haben angefangen, meine Tiere umzubringen und mich dafür noch vor Gericht zu zerren. Und dieses, wenn sie das Scheinverfahren Bad Schwalbach angeben, dann müsste Scheinverfahren.blogspot, da müsste ein Ding von mir kommen. Da sind Beweise bei. Beweise, wo ich keinen Anwalt bekomme wegen Nichtigkeit, weil keine Haftstrafe zu erwarten ist. Meine Gegenpartei Anwälte bekommen vom Staat. Ich nach 8 Jahren verurteilt werde, auf 8 Monate Knast ohne Bewährung und so weiter. Ja. Hammerhart dafür, dass mir Leid angetan wird. Das ist praktisch die Justiz, die da vollstens eben mitmischt, ja, und das ganze Spiel halt eben auch organisiert. Plus wie war es denn mit dem... Dass ich eben nirgendwo hingehen kann. Ich werde isoliert. Ich habe früher Unmengen an Menschen gekannt. Ich sitze hier nur noch in meinem Zimmerchen von 16 Quadratmeter mit meinem Hund und kann überhaupt nichts mehr machen. Ich habe die Rollos unten, das Fenster zu, weil den ganzen Tag da unten geklatscht wird vor meinem Fenster und ich einfach keine Ruhe mehr bekomme. Was heißt denn geklatscht? Ich muss aufpassen, wie und wann ich mit meinem Hund rausgehe. Was heißt geklatscht? Bitte? Was heißt geklatscht? Also sie haben, das ist das, 2004 bin ich das zweite Mal nach Holland abgehauen. Das steht da auch in diesem Scheinverfahren. Ja, das hat angefangen in Bad Schwalbach und dann habe ich das Gericht angerufen und habe gesagt, ich gehe jetzt wieder weg. Und in Wiesbaden, die Richterin hat dann zu mir gesagt, ja, wir sind ja ein freies Europa. Ich bin nach polizeilich abgemeldet. In Holland habe ich mich einen Tag später polizeilich angemeldet, weil ich jemanden kannte, wo ich wohnen konnte. Und habe das alles offiziell gemacht. Die Deutschen haben dann behauptet, ich wäre unbekannt verzogen, haben Haftbefehle rausgegeben. Einmal wegen Aufenthalt und einmal, weil ich wegen dieser Verhandlung irgendeinen Termin bekommen hatte und nicht kommen konnte. Weiß ich aber nichts von, weil ich war ja dort. Ja? Und damit haben die praktisch mich 8 Jahre lang durch Europa gejagt, sodass ich nirgendwo Geld bekommen habe, mir alles weggenommen wurde. Und eben die polnische Polizei hat gesagt, sie machen dich verrückt, wortwörtlich, und du wirst schon sehen. Ja, so haben die Holländer immer ganz wie richtige Schweine zu mir. Die haben zu mir gesagt, was ich mich denn beschweren würde, was wir denn früher mit den Holländern gemacht hätten. Ja, da war ich noch gar nicht geboren, was Hitler betrifft. Ja. So sind die mit mir umgegangen in Holland. Nach 3 Jahren bin ich aus Holland weg. Ich war vorher schon mal in Barcelona, musste wieder zurück. Wie auch immer, dann war ich nach Spanien. In Spanien ging das Spielchen weiter mit Polizei. Also wir haben, am Frühjahr sind sie gesprungen neben mir. Ja. Dann in Spanien hat es umgewandelt in Klatschen. Und zwar richtig laut neben meinem Ohr. Die sind auf den Straßen, wenn ich normal gegangen, hinter mir her, haben geklatscht und sind weggelaufen. Ich habe in Bibliotheken meine Webseiten gemacht, wo Google mich hätte, Webseiten nicht gegen den Staat, sondern über Webdesign und Hosting-Companies, wo Google mich hätte bezahlen müssen für die Ads. Google hat mich nicht bezahlt. Die haben mich am Anfang einmal bezahlt, 80 Euro, danach nie wieder. Amerikanische Firmen, und zwar hunderte, haben mich nicht bezahlt, obwohl ich hätte leben können. Ich habe nichts zu essen gehabt. Ich bin nur von Straße zu Straße in Bibliotheken. In Bibliotheken haben sich Gruppen hinter mich gesetzt. Nur am Klatschen, während ich meine Webseiten gemacht habe. Ich habe dann Kopfhörer aufgezogen und versucht, über das Internet Musik zu hören, dass ich das alles nicht mitkriege. Das war bis heute, wie gesagt, das Spielchen geht bis heute so. Und das hat 2004 angefangen. Und sie haben dann, es ist nicht nur das Klatschen, sie machen viel, viel mehr. Also, sobald ich sage, was mir nicht gefällt, ist mein Beispiel. In Holland war ich, ist ein Beispiel von vielen. In Holland war ich in der Bibliothek. Ein Junkie, weil ich war ja auf der Straße, ich war kein Junkie, ja. Ich sag nur, ich war auf der Straße, ich kenne natürlich die ganzen Leute. Hat dort immer, weil es kalt war, ja, in der Bibliothek den ganzen Tag gesessen. Draußen, sag mal, ein bisschen Koks geraucht und wieder rein und hat da gesessen. Und war ziemlich asozial, ja. Aber ich kenne die Leute und ich rede trotzdem mit den Leuten, auch wenn sie ein bisschen daneben sind, ja. Ja, dann sitzen wir da und der rülpst da rum. Und da habe ich gesagt, muss das sein, wir sind hier in der Bibliothek, weißt du? So, das habe ich gesagt, seit dem Tag haben sie dann 2 Wochen lang ungefähr, ja, im Dreh, überall, wo ich hingegangen bin, alles laut gerülpst, ist mir scheißegal, ja, aber das sind so Sachen, alles, was mir nicht gefällt, wird dann extremisiert und ganz übelst gemacht. Das Klatschen ziehen sie halt bis heute durch, ja, weil das auch, ja, das ist ja fast schon erwiesen, das ist ja, man muss sich mal vorstellen, man geht in eine Kneipe, da sind 2 Leute, die sich unterhalten, man läuft hinten her und klatscht dem hinterm, ey, die Leute werden aggressiv. Das Klatschen macht aggressiv, ja. Wenn ich jetzt ganz laut neben ihr Ohr klatsche, sie werden aggressiv, ja. Und genau das ist ja auch der Plan. Der Plan ist natürlich auch, dass ich mich irgendwann irgendwie wehre, irgendeinem was tue. Und das kann ich nicht, weil ich ja dann verhaftet werde, weil ja schon so viele Vorstrafen, die aber nicht stimmen, ja. Das ist das Problem. Und die Frau damals, die hat mir gesagt, was alles passiert. Die ist in den Knast reingekommen, hat gesagt, deine Mutter wäre zu Besuch. Dann wurde ich zu dieser Psychologin da gerufen, die sich gesagt, die soll sich nie wieder blicken lassen, ja. Die haben halt gesagt, wir werden alles machen, du wirst dein Leben lang in Sicherheitsverwahrung kommen, du wirst mit niemandem mehr reden können, niemand wird dir mehr glauben können, wir machen so lange, bis dein Kopf zerplatzt. Wortwörtlich, alles diese Sachen, ja, das wurde mir vor 20 Jahren schon gesagt. Und naja, und heute bin ich eben, dass ich noch lebe, ist halt eben auch ein bisschen Glück, ja, dass ich die mit Mord versuche und dass ich im Internet so viel Gas gebe, sonst wäre ich gar nicht mehr da. Was gab es für Mordversuche? Was gab es für Mordversuche? Wenn Sie mal Broken Rights in Englisch auf Google eingeben, 2 Wörter, dann kommen Sie auf meinen Blog. Dieser Blog ist abgebrochen. Den habe ich nur gemacht, während ich unterwegs war. Wenn ich nicht mehr ausgehalten habe, in irgendeiner Bibliothek. Und das ist auch das Beweisbare daran. Denn dann war ich in Portugal. Dann habe ich in den Blog reingeschrieben. Wer hat hier Geld bezahlt für meinen Kopf? Habe ich reingeschrieben, was passiert ist. In Portugal. Ich muss sofort aus Portugal wieder weg. Ich wurde 3 Mordversuche in Portugal, die passiert sind. Mit Backstein und so weiter. Jetzt beschreiben Sie mal diese 3 Vorfälle. Nein, aus Portugal weg nach Spanien. Und das ist ja beweisbar, dass ich das geschrieben habe. Und wie komisch, dass ich in Spanien dann eben der Mordversuch passiert, wo ich 15 Meter auf Beton klatsche und ich eigentlich nicht mehr, zumindest mal nicht mehr gehen könnte. Ja, ich sollte auch nie wieder aus dem Rollstuhl rauskommen. Das war im Krankenhaus. Im Krankenhaus wurde ich gefüttert, weil meine Hände, war ja beides gebrochen und meine Wirbelsäule. Im Krankenhaus wurde ich gefüttert und die Leute, die freiwilligen Leute von Kirche und so weiter, die mich zum Füttern, die haben während ich essen die ganze Zeit nur am Klatschen, nur in ihren Klatsch, bei jedem Wort, bei jedem Satz und bam, bam, bam. So habe ich mich, was sollte ich, ich konnte nichts machen. Ich war, erstmal konnte ich mich gar nicht mehr bewegen am Anfang. Ich habe wie in eins im Bett gelegen. Ja, meine Beine waren tot und meine Hände waren beide gebrochen und mein Rücken war durch. Ja, ich konnte einfach nichts machen, mich füttern lassen und beklatschen lassen. Das, bis ich an irgendwann, ich wurde mit Kran aus dem Bett gehoben und so weiter. Ich wurde operiert von 2 verschiedenen Teams in Alicante. Das eine Team, hat meinen Rücken gemacht. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Mein Rücken wurde sehr gut gemacht. Trotzdem glaube ich, dass man da irgendwas mehr gemacht wurde. Wie auch immer, möchte ich jetzt auch nichts dazu sagen, weil ich da nicht, kann ich im Moment nicht beweisen. So, die Röntgenaufnahmen sind im Internet. Meine Hände wurden mir absichtlich falsch zusammengebaut. Und zwar, das werden Schweizer aus dem Inselspital, ich war später in der Schweiz, die Chirurgen haben mit mir geredet, haben gemeint, das gibt es überhaupt nicht. Sie haben das ganz klar, dass diese Knochen, so wie die mir die zuerst zusammengebaut haben an meinen Händen, dass das eben keine Zufall ist oder Fahrlässigkeit, sondern dass das Arbeit ist, diese Knochen so falsch aneinander zu machen, dass eben mein Leben lang ich mit meinen Händen eben nicht in der Zunge, ja, mich nicht mehr wehren kann oder jetzt keine, ja, nicht mehr großartig was machen kann, ja. Und jetzt mal zurück. Hallo, zurück zu den ersten 3 Mordversuchen. Da waren sie abgekommen. Portugal, 3 Mordversuche. Was war das denn? Okay, einmal ich sitze in Lissabon. In Lissabon ist eigentlich, sag mal, Party und dann so die ganze Nacht. Für mich ist kein Party, weil ich habe ja kein Geld. Ja, ich bin ja, wie gesagt, jahrelang auf der Straße. Nur ich musste auf der Straße schlafen. Ich habe meinen Rucksack dabei. Und das Einzige, was man auf der Straße, wenn man nichts zu essen hat, man kriegt eben auch Bier oder sowas, das hilft auch, ja, um irgendwie bei Nahrung zu bleiben. Und wenn man nicht schlafen kann, ist in Lissabon so eine ich weiß ja nicht, wie die Straße heißt, also, so eine richtige Kneipenstraße, so ein Berg, Adamastor, ja, das ist so dieser Platz, wo sich Leute treffen, so ein Denkmal. Da haben auch wirklich Kamerateams mich gefilmt, während ich geklatscht wurde, ja, geklatscht. Ganze Techno-Gruppen und reiche Kinder, sag mal, kamen da hin zum Klatschen, das ist der Wahnsinn. Auf der, kann ich aber wirklich auch belegen, weil es da Zeugen auch gibt. Und abends war ich dann öfters, es gibt bis 4, 5 Uhr morgens, in dieser Straße, wo eine Kneipe nach der anderen ist. Und hab dann versucht, mich irgendwie abzulenken. Dann habe ich manchmal bei Gruppen gesessen, wo es dann geklatscht wurde. Absichert mich wieder zu anderen, die mich noch nicht kannten. Da war auch alles gut. Und wie gesagt, einmal weiß ich nicht, um 4 Uhr morgens, einmal, ich weiß wirklich die Uhrzeit nicht genau, vielleicht steht es im Internet noch besser, ich weiß es nicht mehr. 3, 4 Uhr saß ich mit ein paar Leuten wirklich am Straßenrand vor einer Kneipe und wir haben Wein getrunken. Und da kommen auf einmal drei Leute, sehr sympathische Leute. Einer hat so ein bisschen Rasterzöpfe, also Rasters gehabt, aber so studentenmäßig, ja. Ein Mädchen und noch jemand, ich weiß nicht, es waren drei Leute halt. Und sehr sympathisch, ja. Und nicht voll, nicht asozial, studentenmäßig, ja. Die kamen und oh, bla bla und hast du Lust, einen Joint zu rauchen? Ja, also wie gesagt, ich nehme keine Drogen, aber eben Joints rauche ich eben schon. Und klar, um 4 Uhr morgens, wenn man kein Geld hat, da freut man sich für jeden, der einem was anbietet. Dann habe ich gesagt, natürlich, klar. Und dann haben sie gesagt, ja, komm mit, gehen wir da hoch, rauchen wir einen. Und die Leute, die zwei Leute, die da gesessen haben mit mir, die habe ich sitzen lassen und bin dann mit denen hoch. Und die sind, das wurde immer dunkler, weil eben da schon die Läden alle zugemacht haben. Und oben an der Ecke, sagen wir mal, so eine Ecke, wo auch gleich, da war schon alles geschlossen. Da war stockdunkel, relativ stockdunkel, ja. Wir sind da hoch und wir waren uns noch unterhalten. Und als wir um die Kurve gingen, ist mir aufgefallen, dass die irgendwie hinter mir waren. Das waren alle drei, ja. So, und ich auch nicht schnell gegangen. Und ich drehe mich dann um, weil ich ja mit dem am Reden war. Und sehe im gleichen Moment, wo ich mich umdrehe, wie das Mädchen, und ich weiß nicht, Backsteine in Lissabon, das sind viereckige Dinger, die sind, wenn man die haben sich schon mal hochgehoben, also die muss man mal hochheben, ja. Wenn man sowas gegen den Kopf kriegt, dann ist man mindestens geschädigt, das sind richtig schwere Dinger, ja. Und ich drehe mich um und ich sehe, wie das Mädchen von denen den Backstein auf meinen Kopf wirft. Und ich drehe mich so ein bisschen zur Seite und kriege diesen Backstein auf meinen Arm, auf die Schulter. Und ich habe ja schon was getrunken gehabt und so. Und ich gucke die an und ich lache die aus, sag, seid ihr bescheuert? Was meinst du, warum der Stein jetzt nicht getroffen hat? Und wollte auf die Dose, hauen die alle drei ab. So, ich habe aber echt, ich meine, ich hatte schon einige Seiten, ich fand das jetzt einfach nur, ich war geschockt, ich bin stehen geblieben, sind abgehauen, mir egal. Und dann bin ich wieder runter und habe geguckt, ob die anderen Jungs da. So, das war ein Ding. Ich bin, ja auch die Behörden zusammenarbeiten, ich bin von Lissabon weg nach Algarve unten, ja, Richtung Mittelmeer runter. Und da war ich in einem Kaff, wo Obdachlose, also eigentlich kaum Obdachlose, wo Obdachlose was zu essen bekommen. 2 oder 3 Tage, länger geht das nicht, ja. Da kann man mittags hingehen, kann man was zu essen kriegen. Und so eine Sozialstation war da. Da bin ich hin, habe das versucht zu erzählen, habe gemeint, ich möchte zurück nach Spanien. Und ob sie mir irgendwie ein Ticket bezahlen oder sonst was, das macht man so, oder bei Kirchen und so. Nein, haben sie mit der Botschaft und was auch immer telefoniert. Und dann haben die mich zurück nach Lissabon geschickt, ja, den halben Weg wieder weiter weg von Spanien. Und haben gesagt, ja, das Konsulat dort hat gesagt, sie sollen sofort vorbeikommen, sie werden ihnen helfen und auch ein Ticket vielleicht auch nach Deutschland sein. Nach Deutschland will ich nicht. Ja, aber sie sollen dorthin kommen, weil wir können ihnen von hier aus nicht helfen. Sag ich, ich komme davon dort, da hat man sich versucht umzubringen. Na, gehen sie dorthin, ja, okay, ich denke mir, scheiße. Und das Ticket haben sie bezahlt. Das Ticket zurück haben sie mir bezahlt. Und ich fahre zurück nach Lissabon. Am selben Tag kommt ein Straßenmusiker, ein Deutscher, ja, mit so einem Brummingel, wie auch immer, unterhält sich mit mir ganz nett und so, weiß eigentlich nicht viel von meiner Geschichte oder so. Und was jetzt sehr seltsam ist, und sagt dann zu mir, ey, wo schläfst du heute Abend? Und ich habe ihm nicht erzählt, dass ich auf die Botschaft muss, ja. Und dann sage ich, ja, weiß ich noch nicht, ich schau mal, ich trinke hier ein bisschen mal, hab mir ein Bier ausgegeben, ja, und dann mal schauen, ich schlaf mal da. Sagt er, an der deutschen Botschaft, sagt er, da ist ein Prag, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt, das ist ein ganzes Prag des Friedens oder sowas, ich schwöre, das ist der Hammer. Direkt neben der Botschaft, da kannst du super schlafen, da habe ich schon geschlafen, da stört dich kein Mensch. So hat er mir das wirklich auch noch präsentiert, das ganze Spiel. Und ich, später getrennt, und ich denke mir, ja, gehst du doch dahin, weil ich musste ja zur Botschaft, nur er wusste das doch nicht, er wusste das ja nicht von mir. Also die haben mich praktisch da direkt neben der Botschaft gesagt, da soll ich mich schlafen legen. So, ich bin dahin, und wie gesagt, das sind ganz schmale Straßen. Und da ist nichts los, ja, abends so, also nicht irgendwie mit den Kneipenstraßen oder so. Und ich gehe da hin und ich denke auf einmal, da ist der Park und oh, sieht ganz ruhig und so. Und auf einmal sehe ich am Straßenrand, verlassene Straße, meiner Meinung nach eine Prostituierte, war ganz klar eine Prostituierte, eine schwarze Prostituierte stehen, ja. Und da ist mir einfach nur ein kleiner Gedanke durch den Kopf, was suchten die da, da kommt da sowieso kein Auto, habe ich mir gedacht. Bin aber weiter und das war vor dem Park, diese Straße. Und ich bin in den Park dann rein und habe mir meinen Schlafsack dabei gehabt und bin direkt an den Hausrand gegangen, nicht in den Park, wo das Schilf recht hoch war, und habe mich einfach in das Schilf reingelegt. Und habe mich auch nicht weiter um die Prostituierte gekümmert, war mir alles egal, ich habe mich einfach hingelegt, so. Und ich habe keine 2-3 Minuten gelegen. Da fliegt genau dieselben Backsteine. Fliegt ein Backstein wirklich an mein Ohr, hat mein Ohr gestreift, bam, neben mir, boff, neben meinem Kopf. Ich denke, Scheiße, was geht? Ich gehe hoch mit meinem Oberkörper, ich lag ja. Und ich muss auch sagen, dass ich mit dem Rollstuhl nach Lissabon am Anfang gegangen bin, dass ich also auch Schwierigkeiten hatte zu gehen und so weiter. Da waren die Wortversuche noch nicht, ja. Da war was anderes eben in Spanien, wo man mir einen Eisenpfahl gegen die Beine gehauen hat, dass ich eben im Rollstuhl war. Ich bin von Spanien mit dem Rollstuhl nach Portugal abgehauen. Wie auch immer, da konnte ich aber schon wieder laufen einigermaßen, ja. Ich hatte Krücken in Portugal noch und die habe ich dann weggeschmissen irgendwann. Und das war die Zeit, wo ich schon so ein bisschen gehen konnte. So, ich bin oben in meinem Oberkörper und da flog schon der zweite Stein an meiner anderen Seite am Kopf vorbei. Und ich war ja im Schilf, ich gucke das Haus hoch, ich habe gar nicht mit der Prostituierten gehört. Ich gucke das Haus hoch und gucke, aber die Fenster waren 2 Lichter oder 3, da war alles zu. Und dann bin ich hoch und dann flog der nächste und ich sehe die Prostituierte weglaufen. Ich gehe hoch, ich brülle rum, bist du bescheuert, habe ich rumgebrüllt, hast du einen Schaden oder was? Ich bin hoch und direkt meine Sachen gepackt und bin raus aus dem Gebüsch, also aus dem Schilf und sehe, wie die Prostituierte auf der anderen Straßenseite ist, ein Auto anfährt mit einem, ich sag, das war der Zuhälter, ja, das kann ich natürlich nicht beweisen, bisschen länger Haare, Sonnenbrille, blablabla, selbe Scheibe runter, die haben mich kurz unterhalten, ich bin einfach weitergegangen, guck die an und mach noch so einen Scheibenwischer, Geste von mir und bin da weg. Hab mich dann woanders schlafen gelegt, bin am nächsten Tag auf die Botschaft, konnten mir alle nicht helfen natürlich. Und dann bin ich zurück, hab mit dem anderen mal Strom und dann ab aus Porto, genau, und dann war ich noch ein paar Tage. Wie auch immer, ich bin dann mit Schwarz gefahren und wie auch immer bin ich wieder zurück nach Spanien gekommen und war dann in Spanien. Dann war ich die haben mich in Spanien nicht weggelassen, die Kirchen bezahlen für Tickets, für Obdachlose und sowas, ja, dass man mit dem Zug fahren kann. Mir wurde ganz selten was bezahlt und einmal hat sogar die Polizei was bezahlt, in einem ganz anderen, aber nur für 30 Kilometer oder für 20 Kilometer für so einen kleinen Zug. Ansonsten hat man mich da wirklich festgehalten, sodass ich nicht dort weg konnte und alle Bereiche, wo ich eben essen, wurde ich beklatscht bis zum Anschlag. Ich wurde nachts, wenn ich an der Bibliothek geschlafen habe, kamen ganze Gruppen mit, die haben die Jugendliche, ja, die haben es da hingeredet und bam, bam, bam, die ganze Zeit geklatscht und laut und Party. Und als ich dann irgendwann meine Schuhe an und hab gesagt, so, jetzt reicht mir, einen von euch kriege ich Schlagen auf den Kopf, da kam auf einmal ein Betreuer, irgendeiner, der das Team angeführt hat und sagt, komm, weg da, und hat sich umhingelt und alle sind weggelaufen, ja. So, solche Geschichten, wie gesagt, jeden Tag Bibliothek eben, Polizeistudenten, ja, mit Polizeiakten, nur am Klatschen, nicht nur in Alicante, sondern in fast jeder Stadt, auch in Portugal, ja, in jeder, egal wo. Und auch später, und dann, wie gesagt, da war ich in Velva, war ich da, ich bin irgendwann nach einem halben Jahr oder auch immer, ich wollte dann in die Schweiz, ja, das war dann auch, ich auch jedem gesagt, und ich kam nicht weg dort. Und dann bin ich dann doch irgendwann zurück auf dem Weg dann bis Alicante gekommen, da war ich noch Zwischenstationen, wie auch immer. Und in der Alicante ist mir eben dann das passiert, diese 15 Meter, wo ich nachts einfach, ich bin an einem Aufzugsschacht vorbeigelaufen, der im Bau befindlich, ja, in der dunklen, zu einem Weg, wo ich immer in einem Haus, in einem leeren geschlafen habe. Und ich will ein bisschen vorsichtig sein, was ich da jetzt behaupte, weil ich weiß mehr, wer dahinter steckt. Wie auch immer, ich bin dahergelaufen und es war niemand zu sehen und auf einmal wurde ich von hinten einfach nur geschubst. Und ich habe den Schutz natürlich, ja, und war schon am Fliegen, ja, und ich hab schon nur so einen kleinen, dünnen, ganz kleinen Rucks, Schlafsack um meine Schulter hängen gehabt, sonst wäre ich tot gewesen. Ich bin während dem Flug, habe ich mich es war lange, 15 Meter sind lange, ja, und kann es lange sein, und ich habe mich echt gedreht und bin praktisch mit dem Rücken, also mit dem Arsch praktisch, und den Händen nach hinten, so bin ich praktisch unten angekommen und mit dem Kopf praktisch durch Zufall auf den Schlafsack, den ich umhängen hatte. Sonst wäre ich aber hops gewesen. Dann habe ich da unten gelegen, na gut, der Rücken war kaputt, die Hände waren durch. Und dann habe ich in der Walachei bestimmt eine Stunde um Hilfe geschrien, auf Englisch, auf Spanisch und auf Deutsch, ja. Und bis dann irgendwelche 2 Mädchen mich gefunden haben. Und dann wurde ich mit Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen gekommen. Die Feuerwehr hat mich dann rausgeholt da unten, weil es da auch eine Treppe runterging, ja. Das war Beton, da war noch kein Aufzug drin, das war im Bau befindlich, das ganze Spielchen. Und die haben mich dann hochgeholt und die Polizei, da war eine Frau, die wollte unbedingt mit mir, die haben das nicht zugelassen, weil ich da natürlich, die haben gesagt, später, Krankenhaus, ja. Und normalerweise wird man auch direkt operiert bei sowas, ja. Ich musste eine Woche warten, es wurden eben Sachen aus der Schweiz angefordert, was das Metall betrifft angeblich. Ich sage, man hat mir was anderes in meinen Rücken, aber das kann ich noch nicht beweisen. Ich sage, ich habe einen Chip drin, aber es gibt Gründe, warum ich das sage. Nicht, weil ich paranoid bin, sondern es gibt wirklich Gründe dafür. Trotzdem, ich musste eine Woche lang auf die Operation warten, für meinen Rücken und für meine Hände. Es haben zwei verschiedene Teams gemacht. Der eine Arzt ist nicht von dem Krankenhaus, der meinen Rücken, und mein Rücken wurde korrekt gemacht. Ja, egal, ob da jetzt ein Chip drin ist, das wurde sauber und gut gemacht. Meine Hände hat ein anderes erste Team gemacht, vor der Narkose. Die haben geklatscht ohne Ende. Ja, haben mich dann narkotisiert und haben meine Hände wirklich falsch zusammengebaut. Und das kann man beweisen, meine Röntgenaufnahmen sind wirklich im Internet, kann man sich runterladen und jeder Chirurg wird sagen, was da mit den Händen gemacht worden ist, ist Absicht oder die waren total besoffen. Aber selbst als Besoffener geht das nicht. Also das war Absicht, pure Absicht. Zwei verschiedene Operationen. Naja, dann nach, als ich das erste Mal mit Krücken in der Hand hatte, ich war mit dem Rollstuhl dann im Krankenhaus gewesen, das erste Mal Krücken in der Hand, mit meinen kaputten Händen und meinem Rücken, haben sie dem Taxifahrer 10 Euro gegeben, das Krankenhaus hat gesagt, fahr den wohin der will, nur weg. Weil die durften mich eigentlich nicht behandeln im Ausland. Durch Deutschland hat das, egal wo ich war, also auch mein Vorgänger, wo ich mit dem Rollstuhl nach Portugal bin, wurde ich vom Arzt in einem Krankenhaus außerhalb der Zeiten und ohne Namen behandelt, weil er gesagt hat, er darf das nicht und er macht das jetzt alles so und hat mir, weil das sich entzündet hat am Bein und so weiter. Er hat mich dann so versorgt, außerhalb von den normalen Regeln und ohne Name, ohne Krankenschein und ohne, hat das alles selbst bezahlt, der Arzt. Und den Namen weiß ich wirklich nicht, aber ich weiß, wo es war. Und naja, und dann bin ich dann war ich in Valencia und das Klatschspiel ging weiter, das geht ja immer weiter, und dann bin ich dann nach in die Schweiz rein. Und dann wurde ich schon begrüßt, als ich in Bern ankam, am Außenzug rausgeschickt, haben sie schon gestanden und haben mich angeguckt, hallo, und klatsch, alle in die Hände geklatscht, und dann geht das Spielchen weiter, ja. Und dann bin ich ein halbes Jahr lang in Bern eben, naja, terrorisiert worden, und dann hat die Polizei mich eben illegalerweise ausgewiesen, was ich eben aufgenommen habe. Da gibt es ein Video von mir im Ding, wo ich bei der Polizei mein Handy in der Hosentasche angemacht habe und die mir sagen, ich dürfte kein Asyl beantragen in der Schweiz als Deutscher. Das könnte ich in Deutschland machen. Und da habe ich gefragt, ich muss also zurück nach Deutschland, um dort Asyl für die Schweiz zu beantragen. Und all diese Dinger, die haben ja so illegal einfach dem deutschen Zoll abgegeben, bin ich verhaftet worden. Das war vor circa 2,5 Jahren. Bin ich verhaftet worden und nach Freiburg in Knast gesteckt. Über Ostern, die haben spezielle Tage. Karfreitag wurde ich verhaftet, es ist nicht das Einzige. Mein Geburtstag ist speziell, Weihnachten ist speziell, Silvester ist speziell. Die haben ganz spezielle Tage, wo ich immer einen Bonus kriege, ja, an Terror. Und was ganz klar, also wie gesagt, da haben sie mich Karfreitag verhaftet. Ich kam am Osterdienstag erst wieder raus. Ja, also die haben... Das geht viel zu weit, weil ich müsste da viele andere Sachen, die eben an Weihnachten und Ostern und so, was sie sich da so einfallen lassen. Das ist sehr, sehr krass. Und mitspielen tun dort das Rote Kreuz, die Caritas, alle möglichen Kirchen, alle möglichen Institutionen, Amnesty International. Amnesty International hat mich in Spanien verraten. Ja, dieses Ding, was da mit Scheinverfahren, was Schwalber ist, ist verjährt. Ja, nach 5 Jahren, weil es ja angeblich, also es war ja gar nichts, ich habe auch keine Körperverletzung begangen. Sie haben meine Katze umgebracht, mehr nicht. Ich habe den Typ am Kragen gehabt, bevor er meine Katze umgebracht hat, und habe gesagt, lass die Finger von meiner Katze, das ist das Einzige, was ich verbrochen habe, also nichts. Und dann war ich im Gericht und 2 Wochen später hat er meine Katze umgebracht, vergiftet. Und dann habe ich ihm immer noch nichts getan und bin abgehauen. Also, es ist absolut der Hammer halt eigentlich, was... Naja, und dann bin ich, seitdem ich in Deutschland bin, ist es halt, ja, ich habe jetzt ich bin aus dem Knast rausgekommen, mit der Bedingung, in Deutschland zu bleiben. Und dann ging das Spielchen weiter. Ich habe mittlerweile Anzeigen bekommen, für Haschisch dabei zu haben, ohne es geraucht zu haben, muss ich auch nach Bayern jeden Monat bezahlen. Um das bisschen Geld, was mir lassen, zu kürzen, dann werde ich hier im Haus terrorisiert, beklatscht, gegen die Tür getreten, dass ich nachts nicht schlafen kann und so weiter. Ich kann also nicht schnell laufen wegen meinem Rücken, aber ich kann normal laufen, man, das fällt halt so nicht auf. Und ich bin halt einmal aufgestanden an der Tür und bin der einen hinterher, die betreut sind von Rechtsanwälten und so weiter hier im Haus, die auch geklatscht gegen die Tür, der mich terrorisiert, das ist unglaublich. Bin ich da hinterher, hab sie aber nicht erwischt und bin dann bei einem alten Mann, der das auch bezeugen kann, unten ins Zimmer und hab mich, also nachts um 3 Uhr, und hab mich aufgeregt. Und 3 Stunden später kam die Polizei, ja, ich hätte die Frau geschlagen, ich hab versucht, das aufzunehmen, mein Handy war leer, ich hab das aufgenommen. Und ich weiß nicht, wie die Polizei das macht, mein Handy war leer, die ganze Aufnahme war tot, kein Ton. Egal, die Polizei ist dann auch wieder gegangen, ich habe eine Anzeige bekommen, dann habe ich diese Anwältin geholt aus Bremen, die angeblich Justizopfern hilft, die hat geklatscht, gestampft hier, unglaublich, ich war auf der Gerichtsverhandlung, ich habe Zeugenaussagen von 2 alten Männern, dass sie keine Verletzung hatte. Die Polizei, es waren 2 Polizisten, die hätten hier aussagen müssen, es war nur noch einer auf der Gerichtsverhandlung, das hat alles die Anwältin gemacht. Das ist der Hammer. Und der hat dann eine Falschaussage gemacht. Der hat gemeint, die Frau hatte Verletzung am Auge, die Lippe war aufgeplatzt. Also gar nichts hat die gehabt. Gar, es war auch nicht. Ich habe sie ja gar nicht erwischt. Und das können die Leute hier. Seriöse, mein Vermieter hat mir, ich habe es schriftlich, ja. Und ich wurde verurteilt, Geldstrafe, ja, 600 Euro. Und ich darf jeden Monat 20 Euro, das kann ich jetzt ein paar Jahre machen. Nur einfach, um meine Sozialhilfe so zu kürzen, wie es nur geht, dass ich einfach nichts mehr machen kann, ja. Und das ist... Ja, das ist halt das Ding, was ich jetzt hier mache. Und ich nicht rausgehen kann, nirgendwo hingehen kann, in keine Gaststätte, keine Freunde. Dann tun sich Leute mit mir Hallo und wir wollen dann Kontakt haben. Und meistens sind es eben Leute, die eben schon einfach einen auf nett machen. Und dann eben, wenn ich nicht damit rechne, ja, anfangen zu klatschen und einfach die Sau rauslassen. Und ich kann diesen Leuten nichts machen, weil ich sonst eben verhaftet werde. Also, so läuft das Spiel. Und wie gesagt, darüber werde ich ein Video machen, denn ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, die das schon glaubhaft machen, das, was ich erzähle. Also der erste Mordversuch war das mit dem Steinenwerfen, wo die Frau da nach ihm geschmissen hat. Das zweite war das im Gebüsch. Mordversuch zählen will, weil es ja, aber die Backsteine muss man erstmal in der Hand gehabt haben, um zu wissen, was für ein Gewicht die haben. Ja, das ist ja selber, als wenn man von der Hantel so eine Gewichtsscheibe einem an den Kopf schmeißt. Ja, so schwer sind die auch wirklich. Das sind viereckige, nicht so flache Steine. Ja, das sind richtige Hämmerteile. Die alten stehen, die in dieser Altstadt eben im Boden sind. Das ist nicht irgendwas. Also und wenn man den in den Kopf kriegt, entweder ist man hops oder man hat so einen Dachschaden und der Schädel ist auf jeden Fall gebrochen. Und du bist, ja, das ist hundertprozentig. Deswegen sage ich das natürlich, das Mordversuch wegen mir auch ein Kaputtmachversuch, ja. Auf jeden Fall hast du dann einen Schädelbruch. Also nochmal die Aufzählung, kurz. Erstes Mal, wo die junge Frau nach ihm geschmissen hat? Es waren 3, 2 in Portugal, ja. Ja. Einer in, weil ich ihm gesagt habe, 3, 2. Da, wo die das geschmissen hat, das andere mit der Nutte, also mit der Prostituierten. Ja. Im Schmeißen, dann die Abfahrt zurück nach Spanien und in Spanien eben die 15 Meter in den Abgrund rein. Das waren die 3 Dinger, die ich halt, es sind andere Sachen passiert, aber da kann ich halt auch was beweisen oder alleine mein Eintrag in diesem Blog bei Google, ja, oder bei Blogspot, ist eigentlich schon, das macht es glaubhaft, weil ich ja in Portugal, bevor das in Spanien passiert ist, schon geschrieben habe, wer zahlt Kopfgeld, habe ich da reingeschrieben, ja. Und dann passiert das in Spanien, also so ein Zufall gibt's nicht, ja, und zumal ich halt eben auch schon noch ein bisschen mehr weiß, aber halt eben nicht alles beweisen kann und da ein bisschen vorsichtig bin, was ich sage, ja, weil das, was ich beweisen kann, sage ich halt auch, ja, und naja. Und jetzt sind Sie in Deutschland wohnhaft? Ich bin jetzt in Bad Schwalbach, neben dem BKA, ja, also in Wiesbaden, in Bad Schwalbach, und man lässt mir halt einen 16 Quadratmeter Wohn- und Zimmer mit meinem großen Hund, den sie mir auch wegnehmen wollen jetzt, nachdem sie meine Katzen alle umgebracht haben. In Österreich wurden mir meine Katzen eben auch umgebracht. Also danach, ja, nicht nur das vor 10 Jahren, sondern ich habe in Österreich eben, ich habe 20 Jahre keinen Hund gehabt, weil ich das, ja, ich habe in Österreich eine Frau kennengelernt, bin nach Österreich gezogen, diese Frau war natürlich instruiert, wie das schon immer war, also meine erste, also zweite Freundin habe ich nur instruierte Frauen. Und diese Frau, da gibt es auch Videos drüber, ich wurde beklatscht, nur nicht die Frau, alle anderen, ihre Tochter, 8 Monate, immer wenn ich da war, jeder Besuch, alle Leute, nur sie nicht, ja, und hat dann so gesagt, ich hätte sie ja nicht alle, bla bla. Diese Frau hat mich bis zum heutigen Tag, die Frau hat mich dann in Österreich, meine Freundin, hat mich 7-mal in Österreich umziehen lassen, in 2 Jahren, also in 1,5, noch nicht mal, ja, und bin jetzt wieder in Deutschland gelandet, weil ich eben das nicht mehr aushalte, und wurde wirklich total isoliert, also ich habe nie bei ihr gewohnt, wegen ihrer Tochter, weil sie das ja nicht geht mit der Tochter, die 17 Jahre ist, 18 Jahre, diese Frau hat 50.000 Euro bekommen, diese Frau hat am Anfang nichts besessen, ja, hat 5 Jahre im Knast gesessen, früher, wegen Drogenkram, ist jetzt draußen, also ist schon lange draußen, ja, das war früher, Ich kenne mich aus dem Knast und ich weiß, wer im Knast war, mit einer Langzeitstrafe, ja, also ein Verbrechen, keine Strafe, der macht Deals, sonst wird er nie wieder leben können. Das ist automatisch, wir machen alle Deals im Knast. Fast alle, ja, weiß ich. Und wie gesagt, die Frau hat eben diese Energetik-Sache, die hat Seelenenergetik auf Facebook zum Beispiel mit über 20.000 Leuten, hat die über Nacht bekommen, das hat der Staat gemacht. Ich weiß, wie das funktioniert, ich kenne mich mit Computern recht gut aus, ja, und das war, die Frau hat, durch diese Frau habe ich auch den Hund, ich habe wie gesagt 20 Jahre keinen Hund, ich bin nach Österreich. Und die Frau, die wollten mich dort binden erstmal, ja, damit ich mich auch terrorisieren lasse. Wenn ich mich terrorisieren lasse und es hält mich nichts, dann gehe ich ja wieder. So, da hat die Frau gesagt, komm, ich kauf dir einen Hund, ja, und diese Geschichten, ja. Hat mir eine Wohnung bezahlt, ja, alles toll, ja, dafür, dass ich ja nun 8 Jahre auf der Straße war. Alles super, ja. Den Hund, und ich liebe Tiere, ja, den habe ich mir geholt und ich habe alles auf eine Karte gesetzt, ja. Und ich habe aber gemerkt, dass ihre Tochter hat geklatscht. Die ganzen Leute, ja, die wenn ich mal bei ihr war, deswegen konnte ich dann auch nicht mehr zu ihr. Ich habe in meiner Wohnung halt praktisch mit meinem Hund isoliert war. Sie hat mich dann ab und zu besucht und nur Terror, wirklich Terror. Sie hat auch nicht geklatscht, sondern ganz anderen Psychoterror. Geklatscht haben immer die Leute mit ihr. Sie hat dann Leute gesagt, du kannst eine Webseite machen für jemanden, ich bringe den mit oder die, ja. Bringt die mit und dann soll ich ihr zeigen, ja, am Computer, was ich so mache. Und wenn ich mich umdrehe zum Computer, klatsche ich hinter meinem Rücken voll in die Hände und meine angebliche Freundin sagt keinen Ton. Also so solche Geschichten. Ja. Und später sagt sie, ja, das bildest du dir alles ein, das ist ja ganz normal. Es ist nur komisch, dass das alle machen. Ja. Das ist, aber ich kann es ja auch beweisen. Also. Und dadurch habe ich diesen Hund. Ja. Und natürlich gebe ich den jetzt nicht mehr weg. Und habe das auch wirklich lange ausgehalten. Ich habe halt einzig, was ich gehofft habe, ist eben, dass sie irgendwann, sich doch normal verhalten kann. Aber es ist nicht so. Denn sie hat eben, wie gesagt, 50.000 Euro. Die hat auf einmal überall in Europa, also in Deutschland und in der Schweiz, Seminare, die sie gibt. Das Seminar bringt ihr, ja, und Ausbildung. Das ist richtig Geld. Die hat einen Stundenlohn von 100 Euro, ja. Schwarz, alles schwarz. Sie bezahlt keine Steuern. Sie fährt, seit ich sie kenne, ohne Führerschein rum durch ganz Europa. Ja, ist auch schon an die Grenze angehalten worden, Führerschein abgelaufen, naja, dann fährt sie weiter, ohne Führerschein. Also ich dachte nur mal, das geht nicht. Das ist, die haben manchmal zu schnell gefahren, Führerscheinkontrolle, ach, 20 Euro zu schnell fahren, weiterfahren. So läuft das seit Jahren so, ja. Sie hat jetzt einen Reiterhof bekommen für ihre Tochter, jetzt 2 Pferde gehabt, jetzt haben sie 4 Pferde, 15.000 Euro aus Hamburg, ein Pferd, hat sie 15.000 Euro geschenkt bekommen von einem Deutschen, den sie gar nicht kennt. Ja, also seit ihr mich kennt, hat ihre berufliche Laufbahn einen Wahnsinn an Dingen angenommen, ja, das nur durch den Staat geht. Und ich habe ihr die Facebook-Seiten gemacht und auch ihre Webseite. Und die Facebook-Seite hat dann 100, 200 Leute gehabt und so. Und dann hat sie über Nacht auf einmal waren 15.000, glaube ich, über Nacht. Ja, und die wusste selber nicht, wie ihr geschieht. Die hat jetzt eine Webseite von Seelenenergetik, die hat 20.000, 25.000, was natürlich ihr berufliches, ihr Geld-Ding erhöht. Wie gesagt, jetzt 50.000 Euro, jetzt einmal 10.000, einmal 15.000, einmal 10.000. Ich habe das so ein bisschen mitgerechnet. Von einem Peter Zellermeier, der ebenfalls wegen Betruges im Gefängnis war, rausgekommen ist und reich, unter anderem Scheinfirmen hat und so weiter, was der Staat alles weiß. Das sind alles Spitze, ja, ich weiß ja nun, wie es läuft. Und dadurch, sie hat ein Auto bekommen, einen Funkgenagel 9 Fiat, der natürlich über Leasing, ja, es wurde nicht gekauft, es leased über eine Firma, die diesen Peter Zellermeier, der eben, ja, mit mir, der auch dafür bezahlt hat, dass ich dort runterkomme, ja, der ist im Hintergrund. Das ganze Spiel, also wie gesagt, die Frau ist jetzt, der geht super, seitdem sie mich kennt. Und vorher hat ihr beruflich nicht funktioniert, gar nichts hat funktioniert. Und was war denn damit? Neues Auto, ja, was waren denn da für Deals? Wenn jemand im Knast war, langzeitig, der kommt nur mit Deals wieder raus, sagten Sie? Die kommen natürlich alle raus, aber dass das Leben danach funktioniert und man Geld wirklich zum Geld zum Leben hat und man, sag mal, nicht auf kleinem Fuß leben muss, das geht nur mit Deals. Meine Schwester damals, die hat mich verkauft, hab das gesehen, sie hat Stromrückzahlungen bekommen von 5.000 D-Mark in einem, Stromzahlung 5.000 D-Mark. Das sind Beispiele, ja, wo ich halt, ich weiß, wie es funktioniert mittlerweile, ja, ich habe schon einen gesehen und bis jetzt profitiert praktisch jeder an mir, der mit mir irgendwie näher in Kontakt ist. Ich habe keinen Kontakt mehr, ja, aber so ist es. Habe ich das ja von Anfang an wirklich beobachtet, bis zum heutigen Tage, wie das gelaufen ist, wie sie auf einmal in Deutschland von Seminare bekommen hat, in der Schweiz, ja, die gibt Ausbildung, das ist 5.000 Euro so eine Ausbildung, ja, das ist alles, was, sag mal, geholfen wurde, was sie nicht alleine geschafft hat, auch diese 50.000 D-Mark, ja, immer wieder, die hat sie nie zurückbezahlt, sie hat immer gesagt, das hätte sie geliehen bekommen. Ja, bis heute hat sie, kriegt sie aber immer nur Geld geliehen, frage ich mich, wann muss sie das zurückzahlen, nämlich nie. Und, naja, und ich weiß halt auch, was sie mit mir gemacht hat, das ist natürlich boshaft, also weil boshaft, das ist das, was kein Mensch macht mit mir, mit jemandem, wenn er nichts davon irgendwas hat. Und wie gesagt, der Beweis dafür ist natürlich, dass sie jetzt, einen Einstellplatz hat, einen Pferdehof hat, vier Pferde haben, auf Turniere, Pferde, die auch was wert sind. Ja, der eine Pferd kostet 15.000 Euro, da tut ihre Tochter irgendwelche Preise mitgewinnen. Das war vor zwei Jahren nicht. Alles das, ihr Leben hat sich um 180 Grad ins Positive halt gedreht. Und meins ist noch schlimmer geworden und ich wurde noch mehr isoliert. Meine eigene Freundin, das ist der Hammer. Ja, und so, dass ich also, ja, einfach nur noch gar nichts mehr machen kann. Außer meine Webseite und versuche irgendwie die Welt aufzuklären und auf irgendein Wunder hoffe. Aber ansonsten ist da nichts mehr. Haben Sie einen Beruf erlernt? Naja, Kinderheim und so. Ich kann einiges, ja. Also ich kenne mich mit Computern wirklich sehr recht gut aus. Also ich mache da, ich präsiere halt auch Windows-Systeme und so weiter und mache halt ja gut Webseiten und so Sachen halt. Und natürlich auch Suchmaschinenoptimierung gegen Google, ja, weil ich werde natürlich entgegengesetzt, passieren die Sachen wie bei Google. Weil auch Google schon einiges, veröffentlicht hat gegen Google halt. Genauso wie gegen Facebook und so. Aber egal. Also lernen, ich kann einiges. Also ich kenne mich sehr gut mit Tieren aus und würde jeder Wesenstester von Tieren sehr wahrscheinlich bestätigen, dass ich vielleicht ziemlich gut mit Tieren bin. Und halt eben, mit Technik teilweise und so. Das sind, was ich beruflich, sag mal, ohne Papiere halt eben vorweisen kann. Papiere gibt es überhaupt keine. Sind Sie denn telefonisch erreichbar? Telefonisch erreichbar. Das ist der Telefon, das ist von meinem Vermieter, wegen der Kosten. Ich habe ein Handy, was ich aber nicht immer mit mir rumschleppe, das ist immer, weil mein Akku auch kaputt ist. Ja, da muss ich immer am PC anschließen, damit es an ist. Kann ich ihm schon geben, aber ich kann ihm meine E-Mail halt vielleicht. Ja. Vielleicht. E-Mail gucke ich eigentlich immer, wenn ich am Computer bin. Und das ist eigentlich recht einfach. Das ist michawim@gmail.com. Also hat Google wieder, ja, also hier alles kontrolliert, eben wurscht. Steht also hier auch im Internet? Wim. Micha Wim. MichaWim. Steht hier auf der Webseite? Nee. Einfach Micha Wim mit einem M. MichaWim@gmail.com. Also Gmail. Ja, Gmail. Gmail. Genau. .com. Micha Wim. Besser nicht. Mhm. Ja, ich werde halt eben auch, online bearbeitet, ja, und ich habe viele Anschreiben, die mich einfach nur, mir irgendwie Hilfe anbieten und mir dann am nächsten Tag sagen, du gehst in die Psychiatrie oder sonst irgendwas, ja, um mich dull zu machen, ja, ist mir wurscht, aber solche gibt es halt ganz viele, ja, auch auf Facebook und so. Mittlerweile nicht mehr so, weil ich halt viele Sachen eben, dann publiziere. Facebook hat meinen ersten Account vor einem Jahr ohne Vorwarnung eben einfach gelöscht, ich habe uns dann ohne Vorwarnung und alles, weil ich dann Sachen rumgehen habe lassen, wie Facebook eben zensiert. Und das habe ich halt auch wirklich beweisen können mit Hilfe von anderen Leuten. Da wurde mein Account gerade stillgelegt. Und jetzt ist mein Account offen und natürlich offen, weil sie mich halt bearbeiten halt auch und sehen wollen, was ich mache und so. Aber das ist ein Heidenaufwand eben, was betrieben wird, wegen meiner Person und nicht um, ja, weil es ist einfach unglaublich. Aber wenn man weiß, ich meine, das wirklich, wenn da eine ganze Stadt am Anfang, das ist ja viel höher, wenn da jetzt jemand, sagen wir mal, die Stadt Koblenz, was von mir will, und ich gegen die Richter an, dann ist dann wieder ein Vorgesetzter, der diesem Richter hilft, dann gehe ich gegen den an, ich kriege ja immer mehr Feinde, ja, wenn Leute hier unten klatschen, die kommen dann in Gruppen, hier Skinheads, Türken, Punks, ich habe ja alles schon gehabt, jede politische Richtung, die das machen, ja, alles ist das Blaste, keine Ahnung, und wenn ich dann gegen diese Leute was sage, letztens habe ich die Kamera angemacht, ja, dann habe ich ein Problem, dann habe ich mehr Feinde, ja, und das ist dann auch schon wieder, da sind auch Leute, die schnell mit Prügeln sind und so weiter, und ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil mein Rücken und meine Hände nicht mehr so gut sind wie früher, ja. Und das ist alles nicht so, ich kann mich eigentlich kaum wehren. Und das Einzige, was ich jetzt habe, ist die Kamera. Wenn ich damit rummarschiere, ja, dann halten sie sich zurück, ja, dann passen sie ein bisschen auf, ja. Aber dann, es hilft halt, also Kamera ist halt schon irgendwie wie eine Waffe, nur halt eben bedingt halt eben auch nur, ja. Und ich kann ja nicht 24 Stunden mit der Kamera rumlaufen, die aufhaben, das geht ja auch nicht, ja. Ich kann die mit dabei haben und wenn was ist, dann eben anmachen, aber ich kann nicht damit so rumlaufen und deswegen. Was gibt's denn in der Zukunft für Pläne? Ja, ich habe mittlerweile ist halt nicht so, dass ich hier irgendwie aufgebe oder so, nur ich habe mich, mit gewissen Sachen abgefunden und ich habe irgendwie kein Leben mehr und die haben mir das gesagt, und ich gehe da halt durch. Das Einzige, was ich mache, ist halt so weit, so viel aufdecken wie möglich. Nur ich habe keine Pläne, weil ich bin da durch halb Europa, ja, ich bin ja auch bei Frankreich, egal, ich habe mich, egal wo ich war, die haben an den Bussen, wo ich ausgestiegen bin, schon mit Polizei gewartet und gesagt, ist egal, wo ich hingehe. Und sie haben es mir auch gesagt. Und ich brauche kein Land mehr auszuprobieren, ja. Also wer hat Ihnen was genau gesagt? Die Firmen mich alle nicht bezahlt haben, während ich auf der Straße war. Wer hat Ihnen was genau gesagt? Bitte? Wer hat was genau gesagt? Die haben mir damals, diese Frau, die haben mir gesagt eben, dass sie mich fertig machen, bis mein Kopf zum Platzen und dass ich mit niemandem mehr reden kann und so weiter. Als ich das 2001 nach Holland bin, mit einer Freundin, die ich nicht haben wollte, ja, und das ist natürlich, ja, mit dem Attila bekannt, wusste ich aber damals nicht, ja, mit diesem Mafia bekannt, ist der Hammer. Die hat mich gezwungen, wenn ich nach Holland will, dann muss ich mit ihr zusammen sein, weil sie das alles bezahlt. Ansonsten wäre das nicht gegangen. Sie hat in Holland dann ein Haus gemietet, ja, und hat mich wirklich einfach nur noch terrorisiert. Aber ich war dann eben raus aus Deutschland. Und Moment, wo wollte ich darauf hinaus? Ach so, und bevor wir nach Holland sind, habe ich zum Beispiel, da kam gerade der Matrix 1 raus, ja, ganz frisch, der war noch gar nicht, gerade im Kino, der hatte, also ich habe ziemlich schnellen Zugang irgendwie zu einem Film oder sowas, den hatte ich da schon, und wir kamen abends in meinem Wohnung in Wiesbaden, ja, oder in den Vorort von Wiesbaden, und auf einmal sehe ich, da habe ich noch so alte Videokassetten, VHS-Kassetten, auf einmal sehe ich, wie da irgendwie eine Kassette auf meinem Videogerät liegt, die da nicht hingehört, ja, oder die da irgendwie nicht. Und dann schmeiße ich die Kassette rein und mach an und ich schwöre, das Erste, was da ist, ist der Ton von Matrix mit dem Fußballspiel hinten drauf, was ich nie aufnehmen würde. Und egal, wo du hingehst, wir sind da. So ein Dinger, ja. Ich sage mal, das ist Psycho-Sachen. Lächerlich, aber das hat man mir auch gesagt. Du wirst hingehen können, wo du willst. Ich weiß nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Das sind so viele, irgendwelche Staatsanwalt oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Du wirst nirgendwo mehr leben können. Das haben sie mir gesagt. Egal. Aber wer hat's gesagt? Bitte? Wer hat es gesagt? Es wurde mehrere Leute. Es wurde gesagt von in Holland von einem Mitarbeiter von Panacea. Panacea ist, die geben Essen aus für Leute, die nichts zu essen haben. Die Polizei in Holland hat das auch gesagt. Die haben gesagt, die machen dich verrückt. Du wirst da nicht mehr rauskommen oder sowas in der Art. Aber die haben gewortwörtlich gesagt, die machen dich verrückt. Die, ich war in Holland, die haben mich eingesperrt wegen Tieremisshandling. Ich liebe Tiere, ja. Weil ein Polizist ich habe das Pferd gestreichelt, der hat mir von oben einfach den Knüppel über den Kopf gezogen, Kopf aufgeplatzt, ich ohnmächtig, die haben mich nie ins Krankenhaus gebracht, die haben mich in die Polizei reingebracht. Und dann habe ich Anzeige wegen Tieremisshandlung bekommen, wurde aber einfach wieder freigelassen, ja, einfach wieder freigelassen. Und das haben die Deutschen jetzt, Tieremisshandlung, einfach Misshandlung genommen, das Tiere weggelassen und haben es mir jetzt ins Zentralregister reingesetzt. Dasselbe Spiel wie alles. Ach so, und wer das gesagt hat, genau. Gesagt hat das die Dinkel, also in anderen Worten, diese Psychologin, die Polizei und der Typ, der heißt Tom van den Dopp, der ist ein Ex-Junkie, der natürlich Methadon und sowas bekommt, was weiß ich, also substituiert wird, der aber schon Ewigkeit in Holland in diesem Center von Panacea Psychogramm, die Leute essen gibt, die auf der Straße sind. Da arbeitet der. Das ist ein anständiger Kerl, auch wenn er Drogen nimmt, normalerweise sind die inzwischen daneben. Er ist wirklich ein anständiger Kerl, der eben auch etwas mitgemacht hat und eben das der wird mit seinem Leben, wie auch immer, mit seinem Heroin und was auch immer unter Druck gesetzt, der hat mir das halt auch ganz eindeutig gesagt, dass es eben auch das mit den Listen und so und dass ich hingehen kann, wo ich will, dass die Leute dann nicht mehr rauskommen, wenn du da einmal auf dieser Liste drauf bist. Wie auch immer, ich kenne diese Listen nicht, aber ich weiß, dass ich ein SS-Aktenzeichen hatte und es ist so viel. Ich habe eine Prügelei mit der Polizei gehabt, danach dieser ersten U-Haft, ja. Die beweisbar war, dass der Polizist mir vorher ins Gesicht reingeboxt hat und dann habe ich zurückgeschlagen. Da war ich, wie alt war ich da? 25 oder sowas. Und da gab es Zeugen, und zwar einen. Nur dieser eine ist ein Drogendealer gewesen, der eben die Aussage nachher umgedreht hat. Wie auch immer. Ich war am Trampen, die Polizei hat angehalten, der wurde frech, ich wurde frech, der hat, komm du mal her, ich sag, halt's Maul, fahr weiter. Ja, also ich sieb schon zu, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe. Naja, und dann hat er gesagt, komm her, und da hat eine Kollegin dabei gehabt, eine Frau, eine Polizistin. Und dann bin ich da ganz cool, sag ich mal, in dem Alter, ja, hingegangen, sag ich, was willst du denn? Und das Erste, was er macht, der boxt mir mitten aufs Gesicht, auf die Nase. Und dann ging das Spielchen los, da hab ich den geparkt, hab ihn verprügelt, ja, die Frau, die Polizistin hat angerufen, da kam direkt der nächste Bullenwagen mit zwei weiteren, da hab ich mit dreien rumgeprügelt, die Frau hat nur angerufen, die hat nichts, die ist meine beste Zeugin, die hat bis heute nicht ausgesagt. Dann kam ein ganzer Polizeibus, dann haben die mich platt gemacht am Rücken, Handschellen, Fußschellen, dann wurde ich im Polizeibus geschlagen, getreten, mit Knüppeln, mit allem hochgestanden, dann bin ich auf Koblenz in der Polizeirevier, dann wurde ich dort rein, der eine hat die Tür aufgerissen, der andere hat meinen Kopf hochgehauen, sodass ich mit der Stirn batsch gegen die Tür kannte, dann sind wir rein, ich war an Händen und Füßen gefesselt, dann sind wir rein, es haben mindestens, da sind die Frauen, Polizisten, Frauen, haben nichts getan, die haben dabei geschaut, bestimmt drei Polizistenfrauen, da haben mindestens 14, 15, 16 Polizisten, das ganze Revier, in mich reingetreten und geschlagen, während ich an Händen und Füßen gefesselt bin, ich bin ins Krankenhaus reingekommen, da gibt es Zeugen für Ärzte, die Polizisten rausgeschmissen haben, diese Frauen haben nichts gemacht, dann, ich bin dann ins Krankenhaus reingekommen, im Krankenhaus haben die Polizisten bestimmt sechs, sag mal, wegen mir auf fünf, ja, sitzen, stehen da, der eine hat so Riemen in der Hand, wie so ein Sadomaso, und hat die ganze Zeit in die Hände, auf die Riemen so, ja, so richtig arrogant. Die Ärzte, meine Hände, sie wollten mir die Handschellen nicht aufmachen. Die Ärzte haben gesagt, machen Sie die Handschellen auf, hat schon geblutet, ja, es war schon wirklich dick angelaufen. Und die, sie sagen, alle sechs oder fünf, ja, stehen da und sagen, na, wir haben keinen Schlüssel, ja, jeder hat einen Schlüssel von denen. Und die Ärzte haben da rausgeschmissen, haben gesagt, raus hier, solche Leute raus, die waren cool, die Ärzte. Dann haben wir über meinen Hintern raus, habe ich meine Hände nach vorne bekommen, die Ärzte haben geholfen, haben mir meine Hände fotografiert. Später kamen die rein, haben mir die Handschellen losgeholt, aber da wurden die fotografiert. Und die Polizei wurde ganz rausgeschmissen. Die Polizisten haben gesagt, du kommst hier nicht, wir nehmen dich mit gleich. Und dann kamen irgendwelche Telefonate, wovon ich nichts mitbekommen habe. Und die Polizisten waren nachher nicht mehr da. Ich wurde halt eben da ein bisschen versorgt im Krankenhaus und konnte dann nach Hause gehen. So, das war's. Für diese Sache habe ich dann Verhandlungen bekommen. Die erste Verhandlung war am Amtsgericht in Koblenz. Ich habe nicht den ersten Schlag gemacht. Er hat mir ins Gesicht reingehauen. Ja? Das war eben der Punkt, wo drauf, ja? Und im Gerichtssaal waren, ich weiß nicht, sieben Bullen, ja, soll ich sagen, Bullen, ja, egal, sieben als Zeugen und dieser Drogendealer, der mit mir unterwegs war, der das gesehen hat, der hat sich abseits gestellt, ja, der das gesehen hat, der eigentlich mein Zeuge war, ja, so, und der hat gesagt, ja, er hat nicht so ganz genau gesehen und die Aussage gesehen habe ich nicht, und er kann es nicht genau sagen, so, das war seine angebliche Aussage, die schriftliche Aussage habe ich nie gesehen, die, ich habe das erzählt. Und da sagt der Richter, ja, aber sie haben schon Bewegung und sonst was. Was sollen wir denn mit Ihnen machen, sagt er. Der wusste, dass ich im Recht war, ja. Und da hat er gemeint, geben wir Ihnen eben nochmal Bewährung. Ich sag, was, wenn Ihnen nochmal Bewährung gibt? Weil da war ich gerade diese Haft hinter mir und sowas, ja. Da haben sie mich wieder auf Bewährung gesetzt. Das sage ich, das nehme ich nicht an, ich könnte das vergessen. Und dann gemeint, ja, wenn Sie dagegen angehen, dann werden Sie was ganz anderes erleben. Und dann sagt mir scheißegal, ich nehme mich nicht an. Dann meint, ja, jetzt sprechen wir so, ich soll aufstehen. Habe ich gesagt, ne, ich soll aufstehen. Habe mich aufgestellt, bin mit dem Rücken zum Gericht, habe mir die ganzen Bullen, die auf der Rückbank gesessen haben, habe mir die allen in die Augen angeguckt, habe mir meinen Richterspruch reindrücken lassen. 6 Monate, 2 Wochen auf Bewährung, wurde beantragt vom Staatsanwalt. Genau die habe ich bekommen. Da gibt es ein Verschlechterungsverbot, 331 Strafprozessordnung. Also ich habe das bekommen, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Ich bin nach Hause zum Gericht, habe die Gerichtssaal, habe die Tür geknallt und habe sofort Berufung eingelegt. Und dann ging eine Anwältin aus Andernach, die mir eben auch empfohlen wurde, natürlich alles gemachtes Spiel, die mir helfen würde mit der Polizei, dieses Ding. Zu dieser Anwältin bin ich dann gegangen, Gärtner Schimpf heißt die übrigens, da kommt das mit dem SS-Aktenzeichen. Die hat dann zu mir gesagt, ja, gar kein Problem, da kriegen die Polizei Anzeige und du kommst da ohne irgendwas raus, das brauchst du überhaupt keine Gedanken machen, hat sie gemeint, so in dem Dreh. Und dann brauchen wir nicht viel treffen, die Gerichtsverhandlung kommt, dann machen wir das so ungefähr. Und wie gesagt, kein Problem. Und dann ging das Spielchen los, auf die Gerichtsverhandlung. Es waren die ganzen Polizisten nicht mehr da, nur der eine, der hat erstes geschlagen, hat mir ins Gesicht gebracht. Und die Frau hat übrigens bis heute noch nie ausgesagt, die Polizistin. Und das, ich hab's also euch danach geschnallt, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall, die Verhandlung fing an. Neben den Richtern waren von der Uni, von irgendeiner Universität Professoren, Verhaltensforscher, was weiß ich, die dem Richter praktisch ein illegales Urteil genehmigen. Der Richter hatte 2 Leute neben sich sitzen, nicht 2 andere Richter, ja, das ist nicht ein Schöffending oder sonst was, von Universität Mainz, irgendeiner Uni Mainz, Professoren waren das, Verhaltensdingen, bla bla. Und egal, wir sind im Gericht und dann ging das los. Meine Anwältin saß da und die war bis dahin sehr nett, ja, ganz geübte Frau, ja. Und dann kommt der Polizist rein und dann wird er gefragt. Und dann habe ich ihn sofort, der Polizist, ich habe gesagt, darf ich den Polizist jetzt mal was fragen? Klar, dann wollte ich einfach, dann der Polizist, die fragen mich hier überhaupt nicht. Der ist voll aggressiv geworden im Gerichtssaal, ja. Richtig übel. Da hat meine Anwältin das abgebrochen und sagt, Herr Wimmersberger, so können Sie, lassen Sie das abbrechen. Und dann habe ich gesagt, na, habe ich gemeint, wir machen das jetzt zu Ende. Und dann wollte ich weitermachen. Und dann sagt die Anwältin, wir brechen kurz ab, ich muss mit meinem Mandanten reden. Abgebrochen, sind wir rausgegangen. Ungerichtssaal und dann droht die mir, sagt die zu mir so, wenn ich jetzt nicht die Berufung zurücknehme, dann gehe ich jetzt in die Psychiatrie und die machen mich fertig bis zum Anschlag, das hätte ich noch nie erlebt. Da sagt, was? Da sagt die, du oder mehr kann ich nicht für sie tun. Und ich war fix und alle, weil ich war wieder geschockt und ich habe schon einiges erlebt und da habe ich gesagt, weißt du was, leck mich mal alle am Arsch, ja. 6 Monate, 2 Wochen auf Bewährung, ich wäre ja nie in den Knast gegangen, ne? Habe ich mal, was weiß ich, leck mich am Arsch, nee, zieh mal so zurück. Sind wir reingegangen, da sagt die Anwältin, ja, bevor die Polizistin ausgesagt hat, ja, aber ich habe das nicht, die haben mich einfach so unter Druck gesetzt, dass ich war ich blöd halt, ja. Und dann sagt die Anwältin, ja, mein Mandant zieht die Berufung zurück. Da lachen die Richter, der Richter und die daneben dran und sagen, so, das finden wir aber gut, denn jetzt kriegen sie das Ganze ohne Bewährung. Batsch! Und dann war ich runter, das Ganze ohne Bewährung. Ich habe das Ganze dann auch absitzen. Ich bin dann, wollte dann in Berufung gehen, also in Revision gehen, war die Berufung, in Revision gehen mit dieser Anwältin. Ich habe damals Aufnahmen gehabt, die ganzen Aufnahmen, es wurde mir alles weggenommen. Ich wurde erstmal die ganze Bude gut ausgeräumt. Ich habe Kassetten gehabt von Morddrohungen, von der Staatsanwaltschaft. Da war ich in Koblenz in der Staatsanwaltschaft drin. Habe ich massenhaft Aufnahmen gehabt. Die haben sie mir alle weggenommen, als ich im Knast war. Kleine Diktiergeräte bin ich früher mit rumgelaufen. Naja, und, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt irgendwie weiterkomme. Wo kamen die Morddrohungen her? Von Staatsanwaltschaft. Du, dein Leben wird kürzer, als du denkst. Auf deinem Grab steht drauf, du hast recht gehabt. Das ist all so Dinger. Das ist natürlich alles unter Blumen, ja. Aber, ja, halt. Per Brief, per Telefon oder was? Nein, ich bin dort hingegangen. Ich habe mir unter meinem, hab so einen Kapuzenpulli, habe ich ein Band gehabt mit einem Diktiergerät, ein ganz billiges Diktiergerät mit Kassettchen, habe ich früher gehabt. Da war ich ja 20, das war ganz früher, da habe ich jetzt schon aufgenommen. Aber da bin ich einfach verhaftet worden und danach war mir dann der Bruder ausgeräumt und vergeben. Und ich habe nichts mehr wiederbekommen. Ich habe nicht mal einen Ausweis damals gehabt. Wer hat was genau gesagt? Ja, wer weiß ich nicht. Irgendeine Staatsanwaltschaft in Koblenz. Ich war da sehr oft auf dem Gericht, bin oben einfach in die Stöcke rein, wo die Staatsanwaltschaft gesessen hat. Es ist schon da war ich schon 20 Jahre her. Und da habe ich die versucht, in Gespräche zu verwickeln und gesagt, was sie alles machen, dass ich sie anzeigen werde und dass ich das beweisen werde. Und dann kommen halt irgendwelche Sprüche so von wegen, ja, auf deinem Grab steht drauf, dass du recht gehabt hast und dein Leben wird kürzer, als du denkst und so Dinge halt, ja. Das sind halt natürlich nicht, wir bringen dich morgen um, so haben sie das nicht gesagt. Es ging doch um dieses SS-Aktenzeichen. Ach so, das war, ja, wollte ich ja sagen, diese Aufnahme hatte ich ganz früher, das mit dem SS-Aktenzeichen, genau. Nach dieser Gerichtsverhandlung mit der Polizei, so, habe ich das als Haft bekommen. Ich wollte eine Revision haben, diese Anwältin, habe ich immer versucht anzurufen. Die Anwältin habe ich gesagt, wann machen wir diese, ich will das zusammen machen, ich will nicht, dass sie das alleine machen, die Revisionsbegründung. Ja, das müsste sie erwartet noch auf ein SS-Aktenzeichen. Das hat sie mir mehrmals immer wieder, ich habe das nicht geschnallt. Und ich habe damals schon, weil ich mir gerade in Deutschland, ich habe den Zentralrat der Juden damals angerufen, immer wieder. Und die haben mir immer wieder aufgelegt. Ich habe immer wieder versucht, ihnen zu sagen, dass ich Hilfe brauche. Zack, aufgelegt, zack. Ich weiß auch nicht, ob mein... wer da ans Telefon gegangen ist, ja, weil mein Telefon natürlich auch damals schon natürlich unter Bewahrung stand, ja, das weiß ich, wo die mich hinverbunden haben. Man hat eben auch meine Versuche damals irgendwie Hilfe zu kriegen und war ja nicht und sie hat immer betont, sie müssen auf dieses SS-Aktenzeichen warten, ja, und das, heute weiß ich alles, ja, das habe ich aber damals nicht durchblickt und denk mal, was will die, also wir haben ja nur eine gewisse Zeit dafür, die Begründung müssen wir machen, ja, gedulden Sie sich, ja, wenn wir es begann, kein Problem, wir warten nur noch auf das SS-Aktenzeichen, irgendwann bekomme ich einen Schrieb rein mit einer Revisionsbegründung, die von ihr, die geschrieben wurde und abgelehnt wurde. Alles so ziemlich auf einmal. Und die sogar nur Müll hat die da reingeschrieben. Das ist aller Schwachsinn. Was war, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das auch nicht mehr. Ich habe die ganzen Unterlagen ja nicht mehr. Ich bekomme auch keine Akteneinsichten. Ich bekomme keine Akten. Das Jugendamt behauptet, sie wäre nie Vormund von mir gewesen früher. Ja, das ist alles Lüge. Ich wollte Jugendamtakten haben. Das gibt's alles nicht mehr. Das ist alles vernichtet worden. Ist alles nicht wahr. Weil meine Jugendamtakten eben, ich war damals in Montabaur im Jugendamt, schon mit 12. Überhand angenommen haben. Und die haben mir gesagt, die hätten keinen, wo sie mehr Akten hätten. Das hat mir meine damalige Betreuerin hat mir das gesagt. Ja, also ich weiß, dass meine Akten nicht einfach vernichtet werden, weil das eben viele Sachen drin hängen. Eben halt auch Italien, Schiff, Kinderheim und solche Geschichten halt durch halb Deutschland. Also die Sachen werden nicht vernichtet, nur ich bekomme die halt nicht. Und ich weiß halt, dass eben das Ding mit der Polizei dann der endgültige, also was jetzt schon damals mit der Mafia eben der Punkt war, nicht mehr leben können, dann aber das endgültige Aus für mich war. Und dieses SS-Aktenzeichen, weil ich das immer wiederholte, bin ich mir, das kann ich natürlich nicht beweisen, ich bin mir ganz sicher, dass diese Leute eben ein SS-Aktenzeichen bekommen. Und dass das eben ein Aktenzeichen ist für Leute, die eben auf der Liste sind, die nicht mehr leben können. Und dann werden die eben alt bearbeitet und das, ich weiß gar nicht, was das alles an Geld schon gekostet hat gegen mich, ja. Und das ist denen scheißegal, die haben Geld zum Abwinken, ich weiß nicht, ich meine, die haben ja, jede Stadt wird bezahlt, jede Stadt, in jede Stadt, wo ich gegangen bin, auf Alicante, ob ich hier in Bad Schwalbach, ich war auf dem Stadtrat, auf der Amtsstadträtin, ja, und während die Ordnungspolizei hier hinkommt und Fotos von meinem Kunden macht, wenn wir den wegnehmen wollen, der ist übrigens sehr brav, ja, ist ein Bulldog, aber sehr brav, und ich sage, ich bezahle hier gar nichts, geht die raus, stehen sie mit dem Polizeiauto vor meinem Fenster und tun irgendwie die Türken vor meinem Fenster klatschen lassen. Ja, irgendwelche, die schon mal im Knast waren, das sieht man halt. Ja, mir geht es auch nicht um Türken oder Deutsche, ich habe letztens Skinheads gerade immer selber gemacht. Das ist mir scheißegal, sie benutzen einfach, sie zeigen mir halt wirklich die Stasi, die echte, das echte, die zeigen es mir, weil ich weiß es, ja, und je mehr ich weiß, und da, deswegen gehen die, sind sie auch immer weitergegangen und wir sind irgendwo am, ja, es bleibt halt nur noch was in Spanien, da war es schon vorbei. Es bleibt dann nur noch, mich umzubringen oder mich hier weiter zu terrorisieren, bis ich halt, nur ich bringe mich selber nicht um, ja. Das müssen die schon machen. Ich gehe durch die Hölle und mir scheißegal. Nur halt, ja, scheißegal nicht, aber ich gehe da durch und ich werde mir sicherlich nichts dergleichen tun. Das müssen die machen. Dafür habe ich mit Sicherheit schon, bin ich schon durch zu viele Höllen gegangen, dass ich mich einfach umbringe. So läuft das nicht. Das Thema hatten sie die Chance gehabt, wo ich 20 war und im Knast war. Und als ich diese drei Monate überwunden hatte, hat sich mein innerstes Ich doch etwas gedreht. Und da gibt es nichts mehr zu brechen oder zu, ja, Knochen können sie mir brechen. Aber nichts mehr, ja, wie auch immer, zu großartig zu ändern. Wie sieht's denn mit den Händen aus? Was ist denn da falsch operiert worden? Die Knochen, die wurden, naja, verdreht aneinander gemacht. Die Schweizer vom Inselspital in Bern, die haben, wie gesagt, der hat gesagt, die hätten sich erst kaputt gelacht. Die haben die ganze Schuhe zusammengelacht, was ist das denn? Die haben mich geröntgt in der Schweiz. Und ich wollte eben, deswegen habe ich auch die Röntgenbilder. Ja, die durften mich nicht behandeln, kein Krankenhaus in Europa. Und die Schweizer haben gesagt, wir machen die Röntgenbilder, wir geben ihnen eine CD davon, wir können ihnen nicht helfen, machen sie was da draus. Und die haben mir gesagt, sie haben mit einem Chirurgen zusammengegriffen, die haben ihre Hände... Die haben gesagt, das kann kein Zufall sein. Das ist Arbeit, ihre Hände so falsch zusammenzumachen. Unsere ganzen Chirurgen haben zusammengesessen, die haben sich nicht mehr eingekriegt, als sie diese Röntgenbilder gesehen haben. Und diese Röntgenbilder sind wirklich im Original auf dieser justice.getwebforall, wenn man da baut geht, also das ist ein bisschen komplizierter, wo man da hinkommt, bekommt man about me, kommt da irgendwie auf der linken Seite, und wenn da about me, dann kommt über diesem Stasi 3.0 mein Ausweis, wo sie den RFID-Chip, das ist ein Prototyp von früher, ja, drin gemacht haben, da stehen die neuesten Röntgenbilder meiner Handgelenke und meiner Wirbelsäule, kann man hier begutachten. Und da, wenn sie einfach Attentat in Google eingeben, Justiz und ihre Opfer, Attentat, das müsste eigentlich funktionieren. Oder justice.getwebforall und dann Attentat, einfach mal in Google, da müsste man eigentlich drauf kommen. Können Sie denn die Finger normal bewegen? Bitte? Können Sie die Finger normal bewegen? Meine Finger sind halt teilweise, mein Ringfinger ist ein bisschen schief, geht dann in die falsche Richtung, wenn ich sie runter mache, aber meine Finger kann ich auf und zu, die Hand kann ich machen. Was ich eben nicht machen kann, sind meine Handgelenke, nach oben geht überhaupt nichts, nach unten gehen sie ein Stück, ja, nach oben geht gar nichts, sie sind schief nach unten, also jetzt mit Liegestützen oder sowas, geht unmöglich, ich könnte nicht mal die Hände auf den Boden packen, dass ich das weiß, dieser Winkel geht überhaupt nicht, einfach schief, ja, und es ist Schwachsinn, ich habe da unten gelegen, meine Hände waren gebrochen, aber mehr nicht, es war nicht so kompliziert gebrochen. Ja, es war einfach, das, was die gemacht haben, war kompliziert. Danach wurde es kompliziert, ja, da habe ich dann so Bildchen, und dann habe ich recht, dann, die Fachleute können hier die originalen Aufnahmen in Klammern Originalgröße runterladen. Ein Handchirurg sagte mir, da habe ich jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt, dass die, das, was die Ärzte Alicante operativ an meinen Handgelenken fabriziert haben, ein Verbrechen an sich ist. Ich bin da noch nicht so näher drauf eingegangen, aber wie gesagt, die Röntgenbilder sind im Internet, und jeder Chirurg wird das bestätigen. Das ist. Aber was. Also meine Hände sind jetzt ist nicht unbedingt das Hauptproblem. Ich meine, mein Rücken, bei den Schmerzen her, ich meine, mit den Händen kann ich jetzt nicht mehr allzu viel machen, aber ich kann natürlich Computer und so, ich kann natürlich schon was machen. Und wenn der Hand gerade ist, ich kann auch meinen Hund halten, ja, solange ich meine Hände nicht krumm machen muss, ist das alles in Ordnung. Meinem Rücken habe ich eben oft genug Schmerz. Ich kann jetzt, ich sitze hier und da kann ich nicht lange, ja. Ich mache das und gehe ich wieder zurück und lehne mich zurück, weil das halt im Rücken halt schon, naja. Ist zwar gut gemacht, aber da werde ich mein Leben lang halt eben trotzdem Probleme haben. Wer finanziert diesen kleinen Raum? Ich bin ja jetzt in Deutschland, jetzt habe ich einen Anspruch eben auf Erwerbslosen, also das ist eigentlich sowas wie Hartz IV, aber es ist Versorgung im Alter und bei Erwerbslosigkeit. Also es ist eigentlich eine Rente von Hartz IV, ja. Und die geben mir, das wird aus der Rentenkasse bezahlt, es ist genau derselbe Satz wie Hartz IV-Empfänger, es wird aus der Rentenkasse bezahlt, aber mir vom Sozialamt gegeben, sodass ich nicht aus Europa raus kann. Weil wenn ich nämlich Rente bekommen würde, könnte ich weg, ja. Aber sie machen es wirklich absichtlich so, dass ich einfach nicht hier raus kann. Und das finanziert natürlich Steuerzahler. Was eben noch hinzukommt, das sind ganz viele Sachen, die damals bei diesen 19-monatigen Untersuchungshaft ist ja noch mehr passiert. Währenddessen wollte meine Großmutter das Testament umschreiben. Also sie haben mir 120.000 D-Mark geraubt in dieser Zeit. Ich sag geraubt, es ist Raub. Weil in dieser Zeit wollte meine Großmutter, mein Opa war gestorben, das Testament ändern, was weiß ich, was dran machen. Und hat daraufhin die Stadt Koblenz angeschrieben, wo ich wäre, ja, meine Adresse wollte sie wissen. Ich war beim Gefängnis und zwar ohne Besuch und ohne alles, ja, isoliert natürlich. Und die Stadt Koblenz hat ihr zurückgeschrieben, ich wäre unbekannt verzogen, ich wäre wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland und gut. Und dieser Anwalt, das ist ja auch, die sind ja auch Juristen, ja, dieser Notar hat dann meine Oma überredet, die 120.000 D-Mark aus dem Testament, also aus mich rauszunehmen, ganz rauszunehmen, die dem Staat zu spenden für Menschen wie mich. Ja, eine allgemeine Situation, damit der Staat Menschen helfen kann, wie mir, wie pervers, ja, wie pervers. Als ich nach den 19 Monaten rausgekommen bin, es war einer meiner ersten Briefe, ich glaube am nächsten oder übernächsten Tag hatte ich das Testament gehabt, wo ich also rausgenommen wurde und fertig. Ich meine, mir geht es nicht um Kohle oder so, aber es ist halt ganz klar, was da läuft, ja. Und da haben sie mir 120.000 D-Mark einfach geklaut und geraubt, ja. Und meine Oma war dann schon tot, als ich aus dem Knast rauskam, waren ja 19 Monate. Und gut, und dann war ich zu Anwälten und na, da können wir nichts machen. Keiner wollte irgendwas machen, na klar, 120.000 D-Mark, wie der Staat sich geraubt hat, ja. Und, ja, das sind alles, das sind ganz viele Sachen, die da inzwischen zusammenspielen halt auch. Und da haben natürlich einige was profitiert. Ich meine, was am Anfang war, die Mafia, okay, er wurde nicht vor Gericht gestellt, weil ein versuchter Totschlag ist ja schon was Heftiges. Das war das eine, okay, aber er ist eigentlich danach aus dem Schneider, ja, weil ich habe die Anzeige zurückgenommen. Man hat mir dann angeboten, rauszukommen. Okay, ich bin in dieses Gericht nicht eingegangen. Aber ab da hat das mit der Mafia eigentlich weniger zu tun. Es ist die Staatsmafia, ja, und alles, was danach passiert ist. Also ich will das jetzt nicht, diese Mathe da oder so, das ist Quark. Ich gehe davon aus, dass er bezahlt hat. Das ist ja ein Deal. Er hat damals wirklich, als ich diese Anzeige gemacht habe, da war ich ja noch ein halbes Jahr draußen. Da sind Leute aus Frankfurt mit Limousinen, die man nur aus dem Fernsehen kennt, ja, diese langen Schlitten mit tönten Scheiben und so weiter. Die haben mich umstellt am Zentralplatz, egal wo ich war, sie kamen mit einer Sonnenbrille, waren meistens Zügen mit langen Haaren und Sonnenbrille, ja, wie im Fernsehen halt. Und die haben mich nie was getan. Die haben mich nur Angst einjagen wollen, ja. Egal wo ich hingegangen bin, haben sie mit ihren Limousinen gestanden, das ging über ein paar Wochen so halt. Und gut, das war dieses Mafia-Ding, aber wie gesagt, danach haben die damit nichts mehr zu tun, gehe ich mal von aus, ja. Weil dann wurde es eben. Und jetzt gibt es Verfahren, so Eilverfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Ja, genau, das kann ich auch ganz noch sagen, weil ich habe ja früher, mit 20 habe ich eine Eingabe gemacht, ich kam ja dann irgendwann mal raus nach diesen 19 Monaten. Es ist alles im Sande verlaufen. Amnesty International hat mir eigentlich noch nie in meinem Leben geholfen und ich habe schon massenhaft Briefe, damals schon, ja, wo ich nicht noch jung war. So, als ich dann 2004 nach Holland das zweite Mal abgehauen wurde, mir die Katze umgebracht haben, dieses Verfahren, das Scheinverfahren ist bis heute nicht zu Ende, ne? Also ich warte immer noch auf die Berufungsverhandlung. Die wurde letztes Jahr, hätte die sein sollen, im März. Ich habe das in Facebook veröffentlicht und hätte einige hundert Leute gehabt, die dort hingegangen wären, weil ich denen gesagt habe, ihr bekommt euren Lauschangriff. Und ich hatte halb Facebook da eingeladen. Ich wurde angerufen vom Gericht, der Termin wurde abgesagt. Das war im März letzten Jahres. Jetzt haben die so lange gewartet, ist dieses Jahr und haben mir jetzt geschrieben, ja, der Kläger ist verstorben. und der Anwalt hier hat mir jetzt geschrieben, ich soll etwas dazu sagen, weil sie die Beweisaufnahme trotzdem eröffnen wollen und mich anklagen, was auch immer. Ich habe nie geantwortet. Bis heute bekomme ich auch nichts mehr von denen. Das Ding ist immer noch offen. Ja? Also es ist einfach nur eine Psychosache. Es ist mit 10 Jahren schon zweimal verjährt bald. Aber jetzt nochmal zu diesem Europäischen Gerichtshof. Ich bin dann, wie gesagt, nach Holland 2004. Und dann ging halt das perverse Spiel wirklich da los mit Klatschen und also Stampfen, was am Anfang Springen halt. Und ja, also auch Akustik, auch meine Akustik und nichts zu fressen. Ich wollte mich ein bisschen verhungern lassen, wirklich. Dann habe ich dann eben angefangen, dass es irgendwann reicht. Dann habe ich eben Eingabe gemacht, neue Eingabe, Europäischer Gerichtshof. Diese Eingabe wurde angenommen. Und während ich dann eben bearbeitet wurde, und ich war schon in der 5. Sektion, ne? Ich bin dann nach Spanien, dann folgt, dann habe ich nie wieder was gehört von denen. Sie würden sich melden, wenn sie irgendwas bräuchten. Einen Brief habe ich bekommen, 5. Sektion. Dann kamen diese Mordversuche. Und als ich, wie gesagt, dieses Spanien-Ding und Portugal-Ding hinter mich gebracht hatte, 3 Jahre, das bin ich jetzt ungefähr, habe ich dann hier in Deutschland einen ein paar Monate zurückdatierten Brief bekommen, dass eben meine Eingabe nicht rechtens wäre, in keinster Weise, und ich mich nie wieder melden brauche. Ich habe diesen Brief nicht mehr, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich ihn irgendwo. Papiere daran habe ich, was im Computer ist, habe ich, aber eben durch das ganze Umziehen und so weiter, meistens habe ich gar nichts mehr. Ich bin aus der Schweiz raus, habe einen Rucksack gehabt, den habe ich nicht mitbekommen. Ja? Die haben einfach meine Sachen behalten und naja, das ist halt sehr oft passiert. Aber wie gesagt, der Europäische Gerichtshof hat das einfach als nach 3 Jahren, während die Mordversuche praktisch nicht geglückt sind, haben sie mir dann nachgeschrieben, ja, Verfahren ist nicht gegen Deutschland, auf Wiedersehen, braucht mich nie wieder melden. Das war das Ding mit dem Europäischen Gerichtshof. Und das ist genauso ein Schmu wie, eigentlich alles andere. Und es kommt darauf an, an welchem Level man sich befindet. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt sage, das ist echt, sagt ein oder diese Liste oder was auch immer, wo ich ja so, da ist vorbei. Ja, melden Sie sich wieder, wenn Sie da mit den Anwälten gesprochen haben, ja? Vielleicht okay. In der Woche. Okay, vielen Dank, Herr Pohlmann. Wünsche Ihnen einen schönen Abend, okay? Ja, auf Wiederhören. Danke, tschüss, Wiederhören.